bin jetzt nicht einer, der auf die Musik drauf spricht. Außer die allerletzten 10 Sekunden, die kann man aber dann selber holen. Ich weiß nicht, ob schneiden junge Menschen heute überhaupt noch mit? Ja. Echt? Ja. Richtig so kassettenmäßig? Das weiß ich nicht. Na, wie denn dann? Festplattenmäßig? Ja, sicherlich. Das ist doch alles. So als MP3-Dings da? Klar. Und dann bist du praktisch ein MP3 und dann wohnst du in denen. Ich bestimmt nicht, weil ich werde bestimmt raus. Dann wohnst du bei denen in ihren kleinen iPadden? Na, das ist doch auch schön. Na, das ist doch auch schön. So, wir fangen mal heute gleich ganz beziehungsreich an. Hier ist ja wieder die Hölle los. Nee, ach, ich komme ja hier mal meine Telefonanlage hier hin. Weil hier ist Kerkhoff, du musst mich hier wieder einloggen. Du musst dir irgendeinen Namen ausdenken. Du musst dir irgendeinen Namen ausdenken. Weil ich habe keine Identität. Ich habe praktisch keine Identität. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich sehe so weiß aus, ich habe nämlich keinen Ausweis. Der Anonyme, ja? Ja. Nee, dann musst du dich erstmal abmelden, bevor du. Ich kann mich da ja nicht abmelden, ich habe mich ja nicht angemeldet. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht noch der Langfeld oder was? Ah, hier, totales Chaos wieder im Studio. Kinder, ihr denkt immer, so eine Sendung ist so leicht zu machen und da stellt man sich hier hin und quatscht bloß ein bisschen. Oh, da steckt Hochtechnologie. Wie peinlicher ist, dass du das nicht nebenbei machen kannst. Naja, weil ich, ne, abmelden hätte ich nicht gekonnt, aber ich kann mich nicht anmelden. Ich kann mich nicht anmelden. Ich kann mich nicht anmelden. Weil ich habe keine Identität. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, weil weiß ich auch nicht. Seit dem Mauerfall ist mir praktisch meine Identität abhanden gekommen. Aua. Das ist ja wie ganz vielen Ostlern geht. Hat hier jemand den Mauerstein rausgekriegt? Den ist die Identität weggenommen worden praktisch. Wir müssen uns unsere Geschichten erzählen. So, jetzt habe ich keine Identität und jetzt habe ich mir aber eine geborgte. Das Passwort heißt geheim einfach. Jetzt habe ich hier die geborgte Identität vom Kollegen Kerkhoff angenommen. Genau. Der Datenschutzbeauftragte informiert. Das Passwort heißt ja heim. So. Da liegt das praktisch kein Anruf, wa? Genau. Was passiert denn jetzt, wenn man jetzt anruft? Ich praktisch noch nicht da bin. Aber jetzt ruft hier auch keiner an, oder? Nein. Soll ich mal testen? Soll ich mal anrufen? Doch, da ruft einer an. Guck mal, da ruft jemand an. Das ist ja gut. Ah, der hat aber wieder aufgelegt. Kann man nochmal in einen Testanruf machen? Ja, danke, reicht. Auflegen! Auflegen! Schluss hier, aus! Und die, soll hier die leite ich jetzt auf unsere Premium-Nummer um mit der 0900, dass die 368... Dass die 368 pro 10 Sekunden praktisch zahlen müssen. Den Premium-Dienst machen. Ja, vielleicht könntest du doch auch mal ganz erotische Anrufe machen. Also, hallo, ich bin dein Matze oder wie man so eine Koseform von Matthias... Naja, egal. So, Kinder, wir fangen mal jetzt, geht gleich los. Hier ist schon mal, heute gibt's irgendwie echt viele Sachen hier zu gewinnen bei mir in der Sendung. Das ist toll, oder? Das ist eigentlich selten der Fall, aber ist toll. Wir fangen jetzt mal hier praktisch an. Ah! Scheiße! Genau, so soll es doch nicht sein. Warum machst du hier die Regler zu? Die müssen doch immer auf sein. Kannst du mir das mal sagen? Für alle, so, dich auf die Reihe. Ab, André Langfeld, ab in die Ecke und schäm dich. Ab in die Ecke mit mir Gesicht zur Wand und schämen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ich wollte jetzt ja eigentlich gar nichts sagen, sondern wollte gleich mal eine fetze Musik spielen, die jetzt auch wieder beziehungsreich mit dieser Sendung hier, mit der heutigen Sendung und so zu tun hat. Alle mal genau hinhören! Everybody's got a ticket to pay. So, Kinder, ich weiß ja, dass ich eigentlich immer keine Musik spielen darf. Ah, Quatsch. Ich darf schon Musik spielen. Und spiele ja eine Musik. Das waren Metallica, oder? Kennt ihr der eine oder andere schon? Wahrscheinlich schon hin und wieder mal gehört hier in der Sendung. Das ist doch schön. Und was darf ich verkünden? Die spülen in Berlin. Die spülen jetzt am Freitag, 21 Uhr, im wiedereröffneten, vor kurzem erst wiedereröffneten, legendären, ehemals legendären, wiedereröffneten Franz Club. Schönhauser Kasretzky-Straße. In einer großen Beatles-Trash-Nacht. Metallica gegen The Punkles. Punkles kommen aus Hamburg, klingen ein bisschen picklig, hören sich ein bisschen picklig an, aber machen dasselbe. Nur muss man jetzt ehrlich sagen, nicht so gut wie Metallica, wie Metallica. Und zwar spielen sie Beatles-Songs nach. Die spielen es aber straight nach, eher ein bisschen Punk-stylisch, im Gegensatz zu Metallica, die ja den wunderbaren Metallica-Sound schaffen zu reproduzieren und gleichzeitig noch die Texte aufs Lustigste und Sympathischste verändert haben. Im Gegensatz dazu singen die Punkles aus Hamburg den Stoff straight, geradeaus runter, und das hört sich dann so an. So, die Punkles waren das zusammen zu hören mit Metallica. Das heißt nicht zusammen, sondern gegeneinander. Metallica versus The Punkles. Anschließend dann DJ Mosh 69 legt so Trash-Punk, Trash-Dings da, 60s, 70s-Kram auf. Das findet um 21 Uhr am Freitag in der Kulturbrauerei, Franz Club. Stadt, und ich würde dazu gerne 6 Karten verlosen, aber nicht jetzt, sondern nachher um Punkt 11. Matthias, hast du gehört? Dann hör mal zu, das ist eine tolle Sendung, die ich hier mache. Da lohnt es sich auch als Nachtredakteur, wenn man viel zu tun hat, zuzuhören. Weil da kann man lernen, hat ein bisschen Spaß dabei und kommt gut in die Nacht. Um 23 Uhr machen wir hier 6-mal eine schöne Freikarte für Freitag, 21 Uhr. Wie heißt es? Beatles trashen halt Beatallica versus The Punkles Verlosung. Sechsmal eine Karte. Unter dieser Telefonnummer hier. Die sage ich jetzt schon mal durch, könnt ihr euch gleich schon mal notieren, dass ihr die Telefonnummer danach auch wisst. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Punkt 23 Uhr, keine Sekunde früher. Wenn ihr sechsmal eine Freikarte, Freitag, Dings da, Dings verlost. Punkt Mitternacht. Spitze, oder? Wird wieder verlost. Videoschnipsel. Nämlich am Donnerstag sind Videoschnipsel in der Volksbühne 21 Uhr. So, jetzt habe ich aber jede Menge gequatscht und Werbung gemacht. Aber ich freue mich so. Ich hätte ja nie gedacht, dass man Beatallica mal sehen könnte, weil die beiden CDs, Platten, was auch immer, was die rausgebracht haben, sind ja quasi nur total heimlich, eben natürlich wegen Rechtsprobleme. Metallica hätte wahrscheinlich Terror gemacht, die Beatles-Erben hätten Terror gemacht, die Brecht-Erben hätten Terror gemacht. Die sind ja nie offiziell erschienen, sondern nur so im Internet kursierten die so rum. Ich weiß ja nicht, ob es die irgendwie überhaupt auf CD gibt. Wurden irgendwie vielfach runtergeladen. Mir ist es auch gelungen, an die Metallica zwei quasi Platten-CDs, die von 2001, 2004, Garage Days Night und Metallica, zu gelangen. Und die dann hier fröhliche Spiel zu haben und dachte, die Jungs verstecken sich, die haben Angst vor der Steuer oder vor der Musikpolizei, Raubkopieren ist strafbar und so was. Aber nee, jetzt treten sie mit Gesichtern auf und kommen extra aus dem fernen Amerika, Wisconsin, hier in den, und die Punkels eben aus Hamburg, nie so weit, in Franz Club am Freitag. So, darüber freue ich mich sehr, da ihr Kind, das kriegt mir an. Das will ich mal überprüfen, ob das so dufte ist, wie es jetzt der Platte anhört. So, das ist geklärt. Jetzt kommen wir hier zur Sendung. Dazu kann man dann hier machen, macht der eine oder andere schon, kann man hier anrufen, warte, wenn man sich an der Sendung beteiligt. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und zwar habe ich neulich den wunderbaren, großartigen, mich, mein restliches Leben wahrscheinlich begleitenden Zweizeiler gelesen, der eben in diesem ganzen Leben, diesem tristen Leben, das man so lebt, Sinn verleiht, der so einen poetischen Glanz drüber legt, über das eigene eher graue, fusselnde Leben, den wunderbaren Zweizeiler gelesen. Kalte, falsche, rücksichtslose Freunde hat die Unterhose. Kalte, falsche, rücksichtslose Freunde hat die Unterhose. Fühlte mich da dann gleich erinnert an den wunderbaren Spruch, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche und denke jetzt, wir sollten jetzt gemeinsam sinnstiftende, sich reimende Zweizeiler gemeinsam produzieren. Das fände ich sehr schön. Und ich würde vorschlagen, vielleicht erst das Ständchen, wozu man denn, zu welchem Themenkomplex, zu welcher Fragestellung man vielleicht einen wirklichen gereimten Zweizeiler bräuchte. Und dann würden wir mal versuchen, das gemeinsam zu erstellen. Hätte vielleicht auch die eine oder andere vorher, aber ich habe neulich schon mal probiert. Der größte Freund oder Feind, kann man dann entscheiden, der größte Freund des Cola-Automaten, und dann müsste weitergereimt werden. Also ihr werdet dann quasi gefordert. Oder die schärfsten Verächter von Parkanlagen. Auch finde ich irgendwie eine Sache, zu der man irgendwie zu einem Statement finden müsste. Aber es geht jetzt eben nicht bloß darum, neulich zum Beispiel dann eben auch die größten Verfechter von Revolutionen, und da kam dann die schöne Fortsetzung, würden ganz gerne Lenin klonen. Das fand ich irgendwie auch total prima. Also, so eine Art Sprüche wollen wir hier gemeinsam produzieren. Meine erste Frage an euch wäre, was wäre denn jetzt gewissermaßen, habt ihr Vorschläge für so Anfangszeilen, von denen ihr eine reimte, sinnstiftende, irgendwie in sich auch dialektische Fortsetzung euch erhoffen würdet? Ich, wie gesagt, immer noch auch die schärfsten, die größten Verfechter von Revolutionen. Könnte ich mir auch noch eine andere Fortsetzung vorstellen. Die größten Verfechter von Revolutionen würden jetzt ja eine Lenin klonen. Fand ich irgendwie sehr dufte. Und dann aber der größte Feind des oder Freund des Cola-Automaten. Arten. Oder die schärfsten Verfechter von Parkanlagen. Hagen. Ja, also sowas. Die glühenden Liebhaber von Laminatfußböden. Ich merke schon, ist offensichtlich eine extreme Herausforderung für euch. Nichtsdestotrotz, der sollte jetzt hier nachgekommen werden, und zwar unter dieser Telefonnummer. Vielleicht wollt ihr nochmal ein Minütchen überlegen? Wir müssen ja jetzt erstmal, muss man ja praktisch noch nicht jetzt wirklich reimen, sondern jetzt reicht es ja quasi noch eine Anfangszeile praktisch zu präsentieren. Unter dieser Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Und ihr habt noch 2 Minuten Zeit zu überlegen. Mit Metallica. Ach, die sind so super. So, Metallica war nicht normal. So, wen haben wir denn hier, Freundchen? Hallo, wer bist du denn? Ja, moin, hier ist Christian. Hallo, morgen, Christian. Du willst einen Spruch haben, ne? Nee, ich will Anfang kein... Anfang vom Gedicht oder so. Nee, ich erkläre nochmal. Hab neulich den wunderbaren Spruch gelesen, kalte, falsche, rücksichtslose Freunde hat die Unterhose. Ja. Der stammt von Joachim Ringelnatz. Der hilft einem doch durchs Leben und ist irgendwie erhellend und man kann sagen, der stimmt. Und der ist toll. Oder der andere Spruch, auch ein ganz großer, schon ein alter Spruch, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Das sind doch Sprüche, die helfen, in der Welt sich zu orientieren. Und jetzt dachte ich, wir müssen praktisch auch mal, wir sollten versuchen, so eine orientierungssinnstiftenden Sprüche gemeinsam herzustellen. Und jetzt wäre die Frage, worüber will man denn was wissen? Zum Beispiel, wenn man sagt, man will halt über die Unterhose wissen, würde ich sofort Ringelnatz zitieren, sagen, kalte, falsche, rücksichtslose Freunde hat die Unterhose. Ja, wenn man super. Jetzt halt zum Beispiel meinen Anfang, den ich schon mal gemacht habe, die größten Verfechter von Revolutionen, da würde man ja gerne wissen, wie es weitergeht. Das müsste dann der Hörer, müsstet ihr machen, müsstet dann sagen, würden ganz gerne Lenin klonen. Was auch stimmt. Die Frage ist jetzt, hast du ein Problem, wo du denkst, darüber würdest du gerne mal was Näheres, Gedichtetes erfahren, vielleicht aber nicht von dir selbst, sondern von jemand anders? Naja, ja, es geht ums Fleischessen, ne? Fleischessen. Worum? Metzger. Pass auf. Ach so. Der erste Teil ist, der Metzger schneidet Kalb und Rind. Ja. Und der zweite Teil folgt dann. Ach so. Ne? Der Metzger schneidet Kalb und Rind. Ja, aber... Ich hab den zweiten Teil ja hier. Ach so, na nee, das ist ja... Nee, du sollst... Na dann sag ihn meinetwegen und dann schmeißen wir ihn weg. Sag mal. Der Metzger schneidet Kalb und Rind. Ja. Bis es seine Finger sind. Ja. Kann man sagen, ist ein lustiger Spruch, hilft einem jetzt aber auch nicht unbedingt weiter. Okay. Würde ich sagen. Aber war ein Versuch, oder? War ein Versuch. Okay. Aber die Frage ist, hättest du jetzt, sagen wir mal, so einen Spruch, wo man da, also zum Beispiel mich würde total brennend interessieren, wie der einen Spruch weitergehen könnte, der anfängt, den fiesen Verkäufern von Klingeltönen? So, und jetzt müsstet weitergehen. Ich weiß es nicht. Verstehst du? Ja. Und da ist jetzt gewissermaßen die kollektive Weisheit der Massen, wie Lenin gesagt hätte, die kollektive Weisheit der Massen gefragt. Da muss jetzt quasi der gemeine Sprechfunkhörer sich mal, was seine Art eigentlich nicht ist, Gedanken machen und hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Du hättest jetzt auch keinen sich reibenden Spruch, der gewissermaßen nicht fortführen könnte. Den fiesen Verkäufern von, oder die fiesen Verkäufer von Klingeltönen sollte man die Haare föhnen. Aber ja, das macht ja wenig Sinn. Das ist natürlich blöder. Sondern muss schon stimmen. Verstehst du? Na klar, verstehst du. Super, ja, super. So spontan bin ich. Christian, aber ich danke dir trotzdem für deinen Anruf. Wenngleich er jetzt vielleicht den von dir erhofften Erfolg dann doch nicht haben konnte. Ich wünsche dir noch eine schöne Sendung. Dankeschön. Alles klar, sehr nett. Okay, ja. Tschüss. Ciao. So, wie gesagt, um Punkt 11 gibt's hier totale Kartenverlosung. Der, die Schreckensgestalt Matthias Kerkhoff lauert schon wieder vor der Tür. Mit total frischen Nachrichten. Du kannst die, glaube ich, nochmal aktualisieren nehmen, weil ich gerne noch eine Musik spielen wollte. Weil ich habe nämlich so fetze Musik immer dabei und die kommt mir ja echt ein bisschen zu kurz in meiner Sendung. Soll ich hier nochmal Pyjama Party? Ah, das ist auch ein toller Song. Nee, den spiele ich jetzt mal nicht. Ich spiele mal... Hat jemand mal einen Vorschlag hier? Kann mir mal einer helfen, welche Musik ich jetzt hier spiele? Ah, ich habe das jetzt hier alles... Mal kicken. Ah, wir können ja hier auch nochmal die wunderbaren Sex Pistols Cover spielen, oder? Ah, die sind ja auch so super. Ah. Oder Ça plane pour moi. Ach nee, ich spiele nochmal. Was spielen wir denn jetzt? Ah, Mensch. Ach, jetzt spielen wir einfach mal auf Verdacht, oder? Ah, ich habe so eine schöne, so 60s Brasilianer, 60s Kram hier da so zusammen ihr schnurpselt hier. Ach, was spielt man davon? Johnny Charlie, La Yenka O oder Kenny Rogers, nee, oder Sandy Shaw, Ho Sognato Te oder nee, Maritza Fabiani, klingt doch spitze, oder? Maritza Fabiani. Da hören wir jetzt mal rein, weiß ich ohne genau, was das ist. Maritza Fabiani, Name Deiche Show oder irgendwie so ähnlich klingt das. Oh, super, super! Da habe ich doch wieder mal ein goldenes Händchen gehabt. Ist doch... Kennt man doch den Song, ja, den fangen wir doch von vorne an, oder? Kann man jetzt mal noch mal jemand anrufen und sagen, dass ich da ein glückliches Händchen gehabt habe? Mensch, Kinder, jetzt seid doch mal hier nicht so eingeschnappt. Immer nur, wenn es was zu gewinnen gibt, dann ist die Leitung voll oder was. So, genau, hallo. Hallo? Wer bist denn du? Schwupp weg. So, dann nehmen wir mal hier den nächsten. Hallo? Ja, hallo? Ja, willst, ja, kannst du nicht mal sagen, jetzt hör doch mal, nicht, jetzt sagt er nicht, Mann, ich hab da jetzt eine konkrete Bitte gehabt. Ja, kannst, also, ich hab doch jetzt eben, super, also. Genau, das wollte ich hören, einfach den Satz, Mann, Kuttner, was Musik betrifft, hast du vielleicht, ist da bei euch Sturm? Wo bist du denn? Was denn ich? Ja, warum machst du da so ein Geräusche? Na, weil ich im Auto bin. Na, das scheint ja aber echt eine uralte Karre zu sein. Nee. Gut. Na, okay, ein bisschen älter schon. Gut. Aber ich danke dir dafür, dass du mir bestätigt hast, dass ich ein extrem glückliches Händchen habe, was Musik betrifft. Ja, immer. Okay. Und jetzt schön Handy auflegen und Headbangen und aufs Jazzpedal treten. So sieht es aus. Ja, genau, so sieht es aus. Jetzt kommt nämlich Maritza Fabiani. Okay, tschüss. Ja. Quero que você me deixe só, amor, porque não sei viver. hab ich ein glückliches Händchen, was die Musik betrifft. Das war Maritza Fabiani. Samstag nach Fritzl Disco. Die Leute sind super cool, super locker. Keiner guckt drauf, wie man angezogen ist oder wie man rumläuft, was man für eine Frisur hat. Die Musik ist cool, die Abwechslung. Mal richtig was zum Tanzen. Musik ist cool, Leute sind cool. Nee, geht schon klar. Die Fritz-Club-Disco mit Chillen und Grillen im Fritz-Club-Garten. Immer samstags ab 23 Uhr im Fritz-Club im Postbahnhof, direkt am Berliner Ostbahnhof. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Fritz vom RBB. Das ist aber ja nicht einzeln, ob man zu einer Disco gehen sollte, wo die ja nicht auf ihre Frisur achten. Naja, warum nicht? Ach so, 23.34 Uhr. Fritz, Info. Nachrichten. Also genau genommen 35, und zwar mit Matthias Kerkhoff. Ja, entschuldige, Matthias. Wäre sinnvoll, das Mikrofon aufzumachen, genau. Bundeskanzler Schröder hat indirekt zu verstehen gegeben, dass er einer künftigen Bundesregierung nicht mehr angehören wird. Schröder hatte seine politische Zukunft bislang offen gelassen. Vor Beginn der Koalitionsverhandlungen gibt es Streit um die Führungsrolle einer Bundeskanzlerin Merkel in einer großen Koalition. CSU-Chef Stoiber erklärte, in einer Koalition mit gleich starken Partnern könne der Kanzler nur in sehr geringem Maße die Richtung vorgeben. Die Bundesregierung hat wegen der Fälle von Vogelgrippe in Rumänien und der Türkei den nationalen Krisenstab einberufen. Morgen soll in dem Gremium die Einschätzung von Experten zu der Seuchengefahr für Deutschland gehört werden. Auch 3 Tage nach dem Erdbeben in Pakistan ist die Lage dramatisch. Noch immer liegen tausende Tote in den Trümmern. Die Hilfsflüge mussten wegen starken Regens abgebrochen werden. Die Eisbären Berlin haben ihre Niederlagenserie in der deutschen Eishockey-Liga gestoppt. Die deutschen Eishockeymeister gewannen am Abend bei den Krefeld-Pinguinen mit 3:2. In dieser Nacht ist es meist sternenklar, die Temperaturen sinken auf 9 bis 3 Grad und auch morgen wird es wieder richtig schön. Es gibt viel Sonnenschein und das Ganze bei rund 19 Grad. Verkehr. Wir haben keine aktuellen Meldungen. Fritz wünscht weiter eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 103,1, dann Fritz in der Prignitz. Blue Moon. I'm a survivor, not gonna make it. I'm a survivor, keep on vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina. Ergophismus war das. Ergophismus, dazu sei gleich noch ein Wort. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ergophismus, habe ich doch eben gesagt. Kinder, ihr müsst euch nicht immer irgendwie blöde Musik aus dem Netz besorgen oder blöde Musik bei Saturn kaufen, sondern gibt so tolle Musik im Netz zum Beispiel, dass man überhaupt ja kein Geld mehr ausgeben muss. Nur für Rohlinge. Ergophismus. Das ist eine wunderbare Six Track CD Off in Beef, the new album of reinventions by the inimitable inimitable Ergophismus and his orchestra. Sechs Tracks von Destiny's Childs, Kellis, Miss Elliot, Justin Timberlake, Lauryn Hill and Gwen Stefani, die der da gecovert hat und die man sich einfach so ganz legal, ganz souverän, wunderbar runterladen kann und seine Freude dran haben kann an sechs wunderbaren Cover-Tracks von Ergophismus. Den findet man im Netz unter www.ergo, wie lateinisch also, E-R-G-O und dann in dem Wort Phismis, P-H-I-Z-M-I-Z, P-H-I-Z-M-I-Z, E-R-G-O, P-H-I-Z-M-I-Z, ergophismus.com. Und dann hat man eine wunderbare CD zu Hause, die praktisch sonst keiner hat. Und man kann mal sagen, hat gerade gehört, hat bei Kunden gehört, dufte Sache. Der Mann hat echt ein glückliches Händchen, was Musik betrifft. In 18 Minuten verlose ich hier sechs Karten für Beatles Trash Night, Beatallica versus The Punkles. Apropos nette tolle Tännchen für uns. Ansonsten müssen wir ja gleich weiterdichten. Glückliche Tännchen für goldene Tännchen für Musik. Ach super. Oder boah, kann ich mal hinlegen. Annette Funicello. Pajama Party. Pajama, jetzt quatscht schon wieder dazwischen. Ah, Pajama Party tonight. Ach, mit Annette Funicello, eine schöne Pyjama Party, oder? Ach, hab ich ein glückliches Händchen. Oh, was die Musik betrifft, oder? Oh, Annette Funicello. Sehr. Da könnte ich mal rinlegen. Hallo, wer bist denn du? Super, schon wieder. Ja, wer bist denn du? Ja, ich bin Alfred. Alfred? Ja. Ja, das klang jetzt aber nüchtern. Ja, ah. Hey, Kunde, so ein feiner Mensch. Ja. Das hat mich ja prima runtergehauen. Mann, scheiße, das muss ja echt... Das ist her, mein Lieber. Ah, das sag ich nicht. Ah. Ich verneige mich. Ach, du hast jetzt einen kompletten Spruch. Nee, kannst du nicht mal lieber den wunderbaren Spruch, die größten Verfechter von Revolutionen weiterführen? Nein, auf keinen Fall. Warum denn nicht? Nein, oder die nicht. Oder die fiesen Verkäufer von Klingeltüren? Nein, kann ich auch nicht. Wieso denn nicht? Wegen KDW und so. Was heißt wegen KBW? Du bist KBW? Nee, KDW. Mensch, KBW. KGB oder KBW? Nee, KDW, du musst jetzt mal raus aus dem Sender, Kuttner. Lass mich mal weitermachen. Ja, warte mal gleich. KBW? Ja, hab ich da richtig verstanden? KBW? Nee, KD, wie Dämel. KDW? Ja, na klar. Oh, na, da bin ich ja wieder enttäuscht. Ein feiner Mensch. Mensch, KDW und KBW, da liegen doch Welten dazwischen. Mensch, na, aber warum bist du denn KDW und nicht KBW? Da könnten wir uns doch unterhalten, wenn du KBW wärst oder gewesen wärst. Warst du vielleicht mal KBW und bist... Ja, wir müssen durchhalten. Aber warst du vielleicht mal KBW und bist jetzt KDW? Oder KGB? Nein, Nee. Hör doch mal jetzt, mit dem Naja, kann doch sein. Hallo? Jetzt ist die Anlage hier abgestürzt, weil er so gebrüllt hat. Matthias, die Anlage ist abgestürzt. Alle sind verschwunden. Alle Anrufer sind verschwunden. Jetzt kommt wieder neue Anrufer. Mensch, Alfred! Jetzt ruf mich doch nochmal an. Ist das ein Ärger? Alfred! Jetzt rufe bitte hier nochmal an. Oh, ich wär verrückt. So eine... Bist du nicht hier, Alfred? Jo. Nein, du bist doch nicht Alfred. Doch. Nee, du musst später nochmal anrufen. Ich bin jetzt auf der Suche nach Alfred. Alfred, ruf nochmal an. Hier, das ist unser Erkennungs... Das ist unser Lied. Alfred, wenn du mich jetzt hörst, das ist unser Lied. Alfred, das ist unser Lied. Ruf doch nochmal an, bitte. Mann, Alfred. Hallo, bist du Alfred? Ja, Alfred ist nicht da. Ah, nee, Alfred ist schon da. Hallo? Hallo? Hallo? Ah, dann eben... Ach so, jetzt habe ich falsch gedrückt. Hallo, bist du Alfred? Jo, ich bin Alfred. Nein, bist du überhaupt nicht. Mann, Alfred, hier unser Lied. Hallo, bist du Alfred? Ja, ich bin... Nein, stimmt nicht. Alfred, hört sich doch ganz anders an. Hallo. Jo. Nein, jetzt hört doch mal auf, mich hier zu verarschen. Hallo. Ja, ich bin Alfred. Hallo. Nein, ich bin Alfred. Alfred. Ja, Kutti. Mensch, Alfred. Ich bin hier, Junge. Oh, unser Lied. Unser Lied, erinnerst du dich? Lass mich doch mal die Sendung machen, jetzt hör mal auf. Erinnerst du dich, unser Lied? Ja. Ah, ba ba ba da ba da ba da Pyjama. Ba da ba ba da. Mensch, Alfred, ah, ist es schön, deine Stimme wieder mal zu hören. Jetzt erzähl doch mal, wie es früher im KBW war. Gudi, wie war denn der Urlaub? Das war nur zur Hälfte Urlaub, das war Arbeiten auch. Ach, und woanders, Freizeit quasi fremdgejang. Arbeit, Urlaub, Kudi. Ah, fremdgejang praktisch. Ja, schäme mich. Ja. Wieso bist du KDW? Mensch, KDW. Aber weißt du, was KBW ist? Nee, erzähle. Weißt du nicht? Nee. Du bist doch in dem Alter, wie alt bist denn du? Ja, 22. Ach, 22 erst? Ja. Schäm dich. Du müsstest doch doppelt so alt sein. Ja, bin ich auch, Kudi. Was denn du? Ja, bin ich auch. Bin 44. Jetzt, okay. Jetzt und. Wie alt bist du jetzt wirklich? Ja, wie alt bist denn du, Kudi? Ne, sag ich dir nicht. Ja, man muss doch als. Jetzt schweigen. Jetzt ja, aber ich muss doch nicht wissen. Ja. Jetzt geh doch mal aus dem Sender. Lass mich doch mal die Sendung eine halbe Stunde machen. In Ruhe. Kann ich das nicht mal machen? Na bitte. Okay, also liebe Freunde, wir sind heute Abend bei Ihnen und wir haben neue Schlagzeilen rausgehauen. Das ging ja über den Wald und den deutschen Wald und was weiß ich. Siehst du Angela Merkel liegen, lass sie los und lass sie fliegen oder? Oh Birne, jetzt hör auf! Ja! Ich freue mich. Ist so. Das schrecklich? Worüber denn? Dass du nicht eine Kanzlerin hast oder was? Draußen so duster ist und hier auch so duster, weil hier ist nämlich Stromausfall. Alfred, siehst du, du bist schon wieder gleich wortlos geworden. Alfred Tetzlaff oder was? Wo ist denn Alfred? Alfred ist. Alfred! Ich bin wieder da. Jetzt erzähl doch mal früher vom KBW, wie es da war. Ich einen Taucheranzug an. Mensch, Alfred. Ja, wir machen durch. Warum kriegst du einen Taucheranzug? Alfred, eben wolltest du noch die Sendung machen und jetzt bist du schon stumm. Nee, du merkst schon, wie anstrengend das ist, oder? Los, auf der Leitung. Ich komme überhaupt nicht mehr durch. Was ist das überhaupt? Wir gehören doch gar nicht in diese Telefonzelle. Alfred, was machst du denn im KDW? Bist du da Kaufhausdetektiv? Nee. Ab und zu mal einkaufen, ja. Bist du Kaufhausdetektiv und bist du früher mal zur See gefahren? Ich kaufe nur ein. Ab und zu kaufe ich ein. Im KDW? Ja, da kaufe ich auch ein. Mann, Birne, jetzt halt doch mal die Klappe. Birne, was ist denn mit Birne los überhaupt? Wir müssen ihn raus. Schmeißen. Der hat bloß einen blöden Angela-Werkel-Witz gemacht. Ferkel-Witz gemacht. Machen wir auch weiter. Ja. Gut, dann machen wir Birne, jetzt muss ich dich mal rausschmeißen. Aber ich komme dann wieder. Ja, meinetwegen. Da kann ich das wegbekommen verhindern können. Schwupp, weg ist er. So, Alfred, was machst du denn im KDW? Wieso sagst du denn, du bist vom KDW? Nein, ich hab gesagt, ich bin ab und zu mal im KDW. So, jetzt frage ich dich. Jetzt muss ich dich mal nach deiner politischen Sozialisation fragen. Ja, frag mal. Ja. So, aus was für ein Elternhaus kommst du? Eher Sozialdemokraten, Katholiken, Schwarze, war dein Vater bei der Wehrmacht? Also bei der Wehrmacht. Der war bei der Wehrmacht, war er, ja. War er, gut, ja. Weiter. Aber keine Macht gehabt dort. Naja, Das sagen sie hinterher alle, aber will ich jetzt nicht weiter austragen. Ja, ist in Ordnung, ja. Gut bürgerlich eigentlich so. Was heißt denn gut bürgerlich? Ja, musst du doch hören. Musst du schon raushören. Bei dir hören? Ja, alleine schon am Sprach- und Wortschatz. Muss man das schon hören. Gott, ihr habt richtig Hausmusik gemacht und du kannst Rilke rezitieren. Das Schöne ist nicht, als das schreckliche Anfang. Ich habe ja, pass auf, ich habe jetzt gerade gehört die Beatles Revival-Sache. Ja. Super. Und super. Ich mache natürlich den feinsten Hardrock. Ich bin der Musiker. Was bist du? Wir wollten jetzt erstmal über deine politische Sozialisation sprechen. Ja, was haben denn deine Eltern immer so, bist du getauft? Selbstverständlich. Musstest du zur Kirche gehen? Nein, mehrmals getauft. Mehrmals? Ja. Wieso denn mehrmals? Ja, mehrmals. Weil das beim ersten Mal nicht geklappt hat, Mann. Wieso denn nicht? Bist du nicht lassen worden oder was? Ach Gott. Ja, gut. Und was haben deine Eltern so gewählt? Meine Eltern? Was haben die gewählt? Wirst du ja wohl sagen können, CDU ja, oder? Nur mich. Wen sollen sie sind wählen? Die nicht wählen gegangen? Sind die nicht wählen gegangen? Ich war der Einzige, den sie wählen konnten. Ah, und warst du mal in der politischen Jugendorganisation? FDJ, ja, Jungliberale. Ich war mal Pionier. Pionier? Ja. Im Osten oder in West-Berlin? Oder war in West-Berlin? War dein Vater Angehöriger der Reichsbahn? Nee. Ja, du kommst ja auch nicht aus Berlin, oder? Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Eisenbahner und Neuschnee? Na? Na, der Neuschnee kann liegen bleiben frühs. Das ist gut, dass du siehst du, weißt du, was der Unterschied zwischen Holz und einem Beamten ist? Nee. Holz arbeitet. Mensch, gut, ich war gut, dass ich keine Beamten geworden bin. Mein Lieber, genau. Deshalb haben wir jetzt auch. Sag mal, woher? Du kommst ja schwer aus dem Sächsischen, oder was? Ja, na klar. Ja, wo denn da? Ja, ich komme nicht aus dem Sächsischen. Na, wo denn dann? Ja. Aus dem Anhaltinischen, aus dem Thüringischen? Aus dem Thüringischen, mein Lieber. Echt? Naja, das ist doch von hier oben alles eins. Für einen Berliner ist es doch jetzt so, ja, wesentlich. Ja, sind doch alle Sachen, alles, was unterhalb von Berlin ist, und fängt bei Königs Wusterhausen schon an, sind praktisch alle Sachsen. Ich muss mich sehr wundern, wir werden dir mal einen Globus von Berlin schenken, ne? Genau, schick mir mal einen Globus von Berlin. Du machst Musik? Ja, aber selbstverständlich. Ja, was heißt denn da selbstverständlich? So selbstverständlich ist es nicht. Ja, das muss sein heutzutage. Was machst du? Du bist ja der Drummer? Nee, Sänger. Sänger? Ja. Was singst du denn? Singt ihr selbstgemachte Lieder? Alle, Easy Top und so weiter. Ach so. Give you all your loving. Oh, super. Ja. Und kannst du auch, das kann ich. Gute, nein, wie heißt denn das hier? Mit Hurt. Wie heißt denn Hurt? Wie heißt denn da? Ja, Hancock. Nein, nicht Herbie Hancock, sondern Hurt. Hurt. Von wem ist denn der? Hört? Naja, ist jetzt nicht hört. Ja, ist jetzt wieder Lenin wahrscheinlich. Sind wir jetzt immer noch im politischen Bereich oder kommen wir jetzt mal... Kannst du Hendrix? Wie? Kannst du Hendrix singen? Selbstverständlich. Was denn? Da alles. Na, glaube ich dir nicht. Ja. Kannst du Wild Thing singen? Wild Thing? Ja, von Hendrix. Nein, das ist von Trox. Ja, aber der Hendrix hat es doch auch gesungen. Wild Thing! You make my heart sing. Genau, aber hast du den Text drauf? Nee. Sag mal, kannst du nicht mal zur Probe zu mir kommen? Hör doch mal auf, hast du den Text drauf? Ja, ich kann nicht singen. Müssen wir das über den Sender ablassen? Ich kann alles, aber nicht singen. Hast du den Text von Wild Things drauf? Ja, ein Stück. Was heißt denn ein Stück? Ja, Wild Things kann ich. Wenn du da noch ein Stück aber nein, aber so richtig hast du nicht drauf, oder? Ja. Manik hat wieder, weil ich da sein glückliches Händchen habe, was die Musik betrifft. Hast du da? Naja, aber noch besser! Bam, bam, bam, bam, bum, bum, bam! Ja, aber das ist brasilianisch, portugiesisch. You had a crazy thing, Kutner. Hey, what? Dun, dun, dun, dun. I wanna know for sure. Deutscher Text. Pass auf, deutscher Text jetzt. Ja? Io ti amo. Lisbeth! Wir wollen mein Gas weg. Es ist schon ziemlich spät. Lisbeth! Reicht das jetzt? Ja, reicht. Gut, ich komm noch mal zur Probe. Mann, bist du Bist du ein Spitzensänger? Hey, ich lade dich ein, Junge. Unglaublich. Was macht ihr denn für Musik so? Ja, wir machen alles. Habt ihr denn auch schon mal eine lustige CD gemacht? Ja, haben wir auch schon gemacht, ja. Ja, aber wir waren jetzt gerade wieder im Süden, haben ein riesen Festival abgeraucht. Boah, wie heißt ihr denn außer Eifel? Peng heißen wir. Wie heißt ihr? King? Peng. Peng? Ja, na klar. Ja, na klar. Das ist natürlich 100% klar, dass hier Peng heißt. Ja, Peng. Mensch! Mensch! In fünf Kuli, Minuten startet hier die, dazu, her, die große Vitalika-Verlosung. Pass auf, ich gebe dir die Telefonnummer durch. Nein! Ich will da nicht singen. Ja, dann kannst du auch mitkommen, Mann. Wir lassen mal ein richtiges Ding ab. Nein, ich will da nicht singen. Mach mal den Sender dicht. Ich höre immer, wie du dich immer dienstags abquälst. Ich will doch nicht singen. Gesagt, der muss mal zur Probe kommen, Sohn. Der muss mal zur Probe kommen, genau. Ja, Junge, der kann es ja offensichtlich Probe, nicht richtig. Lieber. Genau, der muss mal zur Probe kommen. Na, das hört man doch gerne. Ja. Mann. Ja, Mensch, ist das schrecklich. Ab, so, du hast da noch einen schönen Reim gehabt, oder? Ja, wir haben einen schönen Reim. Welchen denn? Liegt der Kuttner auf dem Sender? Oh. Hast du Probleme mit dem? Ja, und weiter wisst ihr noch nicht so richtig. Ja, die sollen doch weitermachen. Ja, ihr seid Jungs. Praktisch nur auf der Probe. Hey, was? du hast doch gesagt, wir sollen nur... Mann. Mensch, Kutte, schön, dich mal zu hören. Mensch, na, das sag ich dir, aber Alfred, eine Freude, dich mal zu sprechen. Ja. Du glaubst es nicht, was hier in mir vorgeht. Wie meine Gefühle quasi überkochen. Hast du schon die Winter? Wie mir der Schaum vor den Mund. Hey, hast du schon irgendwelche Fangleitungen geschaltet oder was? Nee, ja, nee. Von wo rufst du an eigentlich? Ich? Ja. Das kann ich nicht. Wir sind vom Feuerschiff Helgoland. Peng. Was singt ihr denn so? ZZ Top? Ihr bestreitet dann so eine Dorfdiskus oder was? Wir machen alles. Du kannst jetzt einen Titel sagen und wir verrocken den total. Naja, dann mach doch mal, weil ich gerade so Fan davon bin. Ça plan pour moi! Ça plan pour moi! Genau, nicht moi! Nee, also yeah, yeah, yeah, nein, yeah. Nicht so ein Opernding draus machen, sondern richtig so. Ja, so! Was denn? Gute, ich kann nicht mehr, ich bin hier in der Sozialwohnung. Ich kann nicht so laut machen jetzt. Der Betreuer kommt gleich, wa? Mein Nachbar hat schon zweimal geklingelt, was bei mir los wäre. Ob ich schon einen Haar hingelaufen hätte oder sonst was. Ich kann das nicht. Was ist das? Ich würde ja loslegen. Ich kann das nicht. Der bremst nicht. Verstehst du? Ja, ist klar. Der ausgebremst ist. Ja, genau. Der Bewährungshelfer. Ja. Abs 4 und der Tag gehört dir, gell? Ja, ja. Aber das kann ich nicht. Ja, ist klar. Aber das ist ein guter Spruch, Hartz IV und der Tag gehört dir, den schreibe ich mir gleich auf. Das war doch wenigstens ein Beitrag. Wer lacht denn da im Hintergrund? Die Sängerin? Das ist mein Playback. Aha. Ich habe doch ein Playback mitlaufen. Ja, ja. Das muss sein. Ja, das ist... Muss sein. Hey, pass auf, wir feiern hier eine Party. Wir sind vom Sender, gell? Ja. RS2. Ihr Bede. Ihr seid von... Ja, ist klar. Wir bauen was. Hey, genau. Bitte hört doch auf. Ja, weißt du was, Kutte, mach zu, genau. Mach den Laden dicht, komm, ey, hast, zu uns. Ich glaube, du hast echt sowas von recht. Bevor wir zu euch kommen. Das ist, du hast sowas von recht, das ist unglaublich, Alfred. Wie recht du hast. Ich krieg mal ja nicht wieder ein. Juhu! Nicht so laut, mein Nachbar kommt schon wieder. Ach so, gut. Ey. Alfred! Ja, hör zu. Mensch, Alfred! Du scheinst mir doch der geborene Sänger zu sein. Ja! Ja! Gut, weißt du, was ich mal wollte? Ich würde gerne mal zu dir in die Sendung kommen. Ja, das würden ja alle viele. Ja, ist in Ordnung, da komme ich nicht. Fies, wa? Klare Ansage. Ach, ich bin sowas von Jane von alleine. Mit glaubst du ja nicht. Gut, weißt du, du bist stark. Mach weiter so. Lass dich nicht durcheinander bringen. Grüß die ganzen Hörer, okay? Genau, mach ich. Ich drück mich raus jetzt. Gut, tschüss, Alfred. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ach, tschüss. Tschüss. Tschüss, Alfred. Yeah. C'est marre à tout casser, l'évier, le bar me laissant seul. Ça plane pour moi. Nee, aber später. Scheiße. Le pied dans le plat. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. So, ich weiß immer noch nicht, was das heißt. Kinder, in 25 Sekunden. Fängt hier die, ich gehe jetzt nicht mehr ans Telefon, der Kollege Kerkhoff lauert schon, er wartet aber auch ab, bis es 23 Uhr ist. Um 24 Uhr gibt es ein paar Freikarten für Videoschnipsel am Donnerstag, 21 Uhr Volksbühne. Und jetzt in 20 Sekunden gibt es 6x eine Freikarte für Vitalika

So, wie man sich wahrscheinlich denken kann. Die Karten sind weg. Hat man aber in 53 Minuten wieder Zeit, sich hier an einer anderen Verlosung zu beteiligen. Videoschnipsel am Donnerstag in der Volksbühne, 21 Uhr. Gibt's so ein paar Karten. Aber Punkt 0 Uhr praktisch. Bis dahin müssen wir ja telefonieren wir hier schön weiter. Und zwar würde ich gerne erstmal wissen, worüber, zu welchem Thema ihr denn gerne einen Sinn, ihr müsst jetzt nicht gleich irgendwie einen lieber Arm ab als Arm dran, die Vergrenzen verlaufen nicht zwischen den Spruch ablasst, erstmal sagen, worüber ihr einen Spruch hören würdet. Salute der Republik Afrikas Muttertag, die falsche, kalte, rücksichtslose Freunde hat die Unterhose. Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. So Geschichten, wenn ihr, also das sind die Angebote oder sind quasi die Resultate. Wir müssen jetzt aber uns dem Resultat erstmal nähern, indem wir jetzt gewissermaßen erstmal versuchen rauszukriegen, worum sollte es denn eigentlich gehen? Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, na spitze. Hallo? Ja, die Karten sind weg. Hallo? Hallo! Hallo! Hallo! Hier ist... Birne! Ja! Oh, ich wär verrückt. Ja, so, Birne! Birne, ich weiß ja, du hörst ja nie zu. Du rufst ja nur an und quatschst. So, ja. Jetzt hast du zugehört? Ja, ich habe zugehört. Und worüber hättest du denn gerne einen Spruch? Wozu? Zu welchem Thema? Hast du eine erste Zeile für den Spruch, der dann durch die anderen Hörer fortgeführt werden sollte, müsste, könnte, dürfte? Ja, habe ich. Na, dann sag mal. Hast du Probleme mit dem Sender? Und dann? Wisst du nicht. Steht dir auch mal der Sender. Naja, siehst du. Ah, wusste ich doch, dass du jetzt einen schlechten Spruch hast. Nee, ich wollte das ergänzen von Alfred. Nein, der lautete anders. Der lautete nicht, hast du Probleme mit dem Sender? Ja, doch. Außerdem stimmt er nicht. Hast du jetzt irgendwie bloß so und irgendwas, was sich reimt, dran gesetzt? Nee. Halbwegs diesen poetischen Reiz von kalte, falsche, rücksichtslose Freunde hat die Unterhose. Aber um Poesie geht's. Um Poesie. Ja, nicht um das, was sich bei dir in der Hose nicht tut. Ja, verstehst genau, du? Da tut sie nicht. Naja, sag ich doch. Ja, ist doch aber machen wir uns mal nicht vor. Das wissen wir doch. Das wissen wir doch alle. Das ist doch klar. Aber müssen wir da jetzt nicht weiter reden. Ja, ich will dich auch durchaus überhaupt gar nicht hänseln deswegen. Ach, nee, aber das muss man jetzt nicht hier so austragen auf dem Sender. Aber wir sind hier nicht denn? Bei ProSieben. Freust du dich denn eigentlich? Warum? Ja. Weil du angerufen hast, meinst du? Ja. Ah, Birne, ich freue mich. Zeit genommen Birne, habe, ich freue mich so irre. Weil ich noch kurz vor meinem Tod mit dir reden darf. Ich krieg mal ja nicht ein vor Freude. Ja, ich erst mal. Überhaupt gar nicht mehr ein. Krieg. Überall höre ich nur Krieg. Frieden, make love. Ja. Not war. Genau. Ja, ich krieg mal nicht ein. Ja, das ist. Ich Golf krieg mal nicht ein. Ja, und das Wasser wird immer höher. Ja, ich Zweiter Welt krieg mal nicht mehr ein. Hallo? Ja. Ja, so, Birne, du hast überhaupt kein Problem. Außer jetzt deine ganz privaten, aber darüber will ich nicht mit dir reden. Und du willst ja da auch nicht reden, weil das zu peinlich ist. Na, warte denn, worüber würdest du denn gerne mal was wissen? Ich würde ganz gerne. Ja, nicht, du würdest ja nicht gerne wissen. Du weißt immer schon alles. Birne, das ist das Schrecklichste, was einem passieren kann, dass man schon alles weiß. Bist du eigentlich stolz? Ist dir das schon mal aufgefallen? Ich weiß überhaupt nicht. Deutscher zu sein, ja, hoch. Doof wie Brot. Na, sagt das nicht, nüchtings Brot. Ja, Bernd das Nüchtigen Brot. Kennst du den? Ja. Der ist cool. Ja, aber das ist nur, weil du irgendwie nachts rumliegst und Kinderkanal kickst. Mann, Birne. Du zeichnest hier aber auch ein Bild des Jammers. Hör auf. Ja. Du reitest dich da immer drin, ey. Echt. Du willst. Mann, hör auf. Wenn man älter wird. Dass du so alt werden musstest, Birne, das hast du eigentlich nicht verdient. Ja, aber nun ist das leider so. Ja. Kannst du da nicht irgendwas machen? Doch, ich kann den Deckel von innen zu. Naja, meine ich doch. Irgendwie mit Anstand abtreten. Ja. Das ist sowieso die Schwierigkeit, mit Anstand abtreten, wa? Hat Schröder das nur eigentlich geschafft oder nicht? Weiß man nicht, wa? Weiß ich nicht. Also der Typ ist mir eh und sie ist mir... Naja, er und sie, na, das ist oh ja, ja. Ja. Aber ich dachte, vielleicht, wenn ich mit Würde abtrete, dann möchte ich, dass du... Den Unterschied trägt der Hund auf den Schwanz weg, was? Nee, dass du dann das Entscheidende sprechen tust. Und ich werde dann dazu ja nichts mehr sagen und ich werde dann mit Abstand abtreten. Das war jetzt eine Einladung zu deiner Beerdigung, Birne, oder was? Ja, die kannst du jetzt machen für die Nachwelt. Oh, mein Lieber. Ich soll jetzt Abschied von dir, nicht jetzt. Nee, ja, da will ich aber sicher sein, dass du wirklich da im Kasten liegst. Ja, ja, das mache ich jetzt hier nicht so verdacht. Nee, Birne. Nee, da komme ich, aber da komme ich vorher hin mit dem Digitalthermometer und kick, dass du wirklich kalt bist. Ja, vorher sage ich da kein Wort, da macht dir keine Hoffnung. Nee, du kannst jetzt hier, du darfst ja jetzt. Das ist doch sowieso, warum gehen Leute zu Beerdigungen, um sich davon zu überzeugen, dass der Kerl wirklich tot ist, oder? Ich denke mal ja. Ja, genau, und da ich ja von der Branche da bin, kann ich ja dann auch mein eigenes Loch schaufeln. Genau, na, dann machen wir, dann fangen wir schon an. Ja, ich bin ja schon seit ja dabei. Birne, ansonsten, wenn es soweit ist, sag gerne, sag nee, Bescheid, dann ja halte ich dir eine schöne Grabrede, aber ein ja, Zweizeiler. Ich falsche kalte Freunde, nee, falsche kalte rücksichtslose Freunde hat die Unterhose, würde ich sagen. Ja, das war scheiße. Na, wieso denn? Und dann ja, noch irgendwie. Unterhose tragen, na, ist doch super. So na, du nicht. Naja, darum geht's doch. Aber trotzdem, ich würde ja einen Schlüpper hinterher schmeißen auf den Sargdeckel. Ein Schlüpper würde ja, naja, natürlich, kalte, falsche, rücksichtslose Freunde hat die Unterhose. Hier, Unterhose Birne. So, bong, wuff. Alle brechen in Tränen aus. Ja. Kannst dir vorstellen, oder? Ja, klar. Und, ja. Hier, ja, und so eine debilen Band fängt an, eine Coverversion von Über sieben Brücken musst du gehen zu spielen. Genau. Ja, toll. Ja, Kuttner. Ja, Birne. Wir kennen uns ja schon. Mensch, sag mal, wir sind jetzt aber nah am Tod. Wir kennen uns schon eine Weile. Wir kennen uns jetzt schon ja wie viele Jahre? Ja, ich habe in der Zwischenzeit graue Haare gekriegt, Baby. Ich denke, 15 Jahre? Naja, nicht ganz. 12, sagen wir mal, 13, 14. Ja, genau. 92. Und meine beste Zeit ist echt vorbei. Die ist over. Das merkst du ja nun selber. Das ist over, Birne. Das kommt nie wieder. Nee. Und ich bin stolz, da hilft keine hautstraffende Creme. Pass auf, Kuttner. Die Fältchen an den Augen, die kriegst du nicht mehr weg. Ich bin stolz auf dir und ja, ich bin auch stolz auf mir, dass ich die ganzen Gespräche, die ich mit dir geführt habe, bis zum jetzigen Tag alle archiviert habe. Echt? Ja. Nein. Ja. Oh, Birne. Ja. Dann schick mir doch mal irgendwann mal das erste Gespräch, was wir geführt haben. Dann spiele ich es ja nochmal im Radio. Ja, wenn es nicht schon zu spät ist. Naja, dann steckt das mal gleich in Kuvert. Ich müsste dann eine Blutwäsche machen lassen, um das ganze Scheiß da immer durchzuwaschen, was weiß ich, auf 90 Grad und dann wieder in reine Blut wieder einfüllen zu lassen. Was geht da heute? Ja, ich weiß, dass das geht. Oder? Das ist aber auch eine Scheißsache. Schön scheiß Kanüle in die Waschmaschine gelegt, oder? Genau. Ein bisschen eben mal gedreht. Ein bisschen Judith Speeren, oder? Und dann eben auf 90 Grad. Naja, logisch, naja. Irgendwie Westwaschpulver nehmen nee, oder? Nee, ach, Mann, das bringt dich um, Birne. Der weiße Riese. Genau. Jetzt stell dir mal vor, du und der weiße Riese. Der Bauer steht im tiefsten Dreck. Ja, und das ist es halt. Genau. Und dann sind wir weg. Genau. So in etwa. Also, Kuttner, ich hab mich gefreut, mit dir die ganzen Jahre hier ausführlich, zu quatschen, auch wenn die Gespräche etwas einseitig waren hin und wieder. Unkompliziert waren oder kompliziert oder unverständlich oder was weiß ich und so. Und du weißt ja. Birne, was ist denn los mit dir? Jetzt mach hier nicht so eine Abschiedsstimmung. Das Leben geht nach mir weiter und ich bedanke mich für die ganze Sache und meine Bänder, die jenen im Rundfunkmuseum oder was weiß ich. Genau. Ach Mann, Birne, hast du jetzt eine Wunschmusik hier? Was kann ich jetzt hier spielen? Warte. Ich möchte jetzt von Jimi Hendrix. Ah, Hendrix hat jetzt wieder den Ball, scheiße. Ja, mach mal hinne. Ja, wir sind ohne, jetzt mach doch mal ein Angebot hier, was reell ist. Mein Band läuft hier fast raus und ich hab keins mehr. Ich kann mir auch keins mehr kaufen, weil die Zeit ist vorbei. Ja, dann spiel ich dir was du nicht kennst, aber nee, leg irgendwie. Over, Alter, leg ja, auf, was passt. Vorbei. Tschüss. Genau, tschüss. So, die Ballade von den Abenteurern für Birne. Das müssen wir jetzt hier bloß schnell hinkriegen. Von den Seeräubern hätte sie würde sich eigentlich auch hier hören, aber von den Abenteurern ist irgendwie schöner. Für Birne, die Ballade von den Abenteurern. Die Ballade von den Abenteurern. Von Sonne krank und ganz von Regen zerfressen, geraubten Lorbeer im zerrauften Haar, hat er seine ganze Jugend nur nicht ihre Träume vergessen. Lange das Dach nie den Himmel, der drüber war. O ihr, die ihr aus Himmel und Hölle vertrieben, ihr Mörder, denen viel Leid es geschah, warum seid ihr nicht im Schoß eurer Mütter geblieben, wo es stille war und man schlief und man war da. Er aber sucht noch in absinthenen Meeren, wenn ihn schon seine Mutter vergisst, grinsend und fluchend und zuweilen nicht ohne Zähren. Immer das Land, wo es besser zu leben ist, schlendernd durch Höllen und gepeitscht durch Paradiese, still und grinsend vergehenden Gesichts, träumt er gelegentlich von einer kleinen Wiese mit blauem Himmel drüber und sonst nichts. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das will ich jetzt gerne machen. Wir sind ja immer noch dabei, hier mal ein Gedicht herzustellen. Wird mühsam. Jetzt an eine Viertelstunde sind rum. Bisher sind wir noch nicht weitergekommen. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, ich bin der Julian. Ja, hallo Julian! Ja, hallo! Ja, hallo Julian! Ah, hallo du! Ja, hallo du! Hallo! Ja, hallo! Ja. Ja. Also ich wollte nur mal nachfragen. Ich habe das jetzt alles überhaupt nicht verstanden, was du überhaupt hier... Das sagst. Dachte ich mir, dass du nichts verstanden hast, Julian. Genau so klingst du. Wie jeder, der komplett nichts versteht und deswegen anruft. Das ist ja aber keine Service-Hotline. Ich sitze jetzt nicht irgendwo in Irland als mühsam angelernter Telefonanrufer und kann dir hab die Bedienungsanweisung seiner Waschmaschine auswendig gelernt. Was wolltest du jetzt wissen? Na, sollen wir jetzt irgendwelche Themengebiete vorwerfen und nein, was dazu, sondern oder? Ihr sollt eine schöne erste Gedichtzeile liefern, die jemand anders komplettieren soll. Zum Beispiel wie den fiesen Verkäufern von Klingeltönen müsste man. Und da muss es irgendwie weitergehen. Wenn du jetzt Probleme hast mit fiesen Verkäufern, oder wenn du gerne mal fiese Verkäufer von Klingeltönen geißeln wolltest. Wenn du jetzt Probleme mit Elchen hättest, dann könntest du vorschlagen, die schärfsten Kritiker der Elche, und dann würden die Zuhörer am Chor sagen, waren früher selber welche. Verstehst du? Also darf ich jetzt anfangen? Ja, fang mal an. Also, ist die Hand des Bauern kalt? Nee, das interessiert dich doch nicht. Dich interessieren doch kalte Bauernhände nicht. Eine Ahnung. Ja, ich hab eine Ahnung. Ich weiß, dass junge Menschen wie dich keine kalten Bauernhände interessieren. Sondern pro sieben. Ja, genau. Kommt das muss schon was richtig und was reelles sein. Ist das besser? Was sagst du? Ja, ist jetzt doch egal. Genau, ist egal. Mensch, Julian! Aber immerhin hast du dir ein bisschen Mühe gegeben. Ich meine nicht viel, aber ein bisschen Mühe hast du dir doch gegeben. Hallo? Oder? Kann man so sagen? Hallo? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, Julian. Wollen wir mal Schluss machen? Vielleicht, ich meine, vielleicht hast du was gelernt dabei. Nö, sicher. Dass man sich ein bisschen besser vorbereiten muss, wäre zum Beispiel nicht schlecht. Hallo? Ich sag mal, ihr seid aber auch eine Kichergruppe, oder? Ja, hier. Passt mal auf, dass ihr, wenn ihr in 10 Jahren seid, dass ihr da nicht eine Männer-Selbsterfahrungsgruppe werdet. Das geht schnell. Das fängt immer ganz harmlos an als Jungs-Kichergruppe und dann wird so eine strickende Männer-Selbsterfahrungsgruppe. Also die sich dann gegenseitig Probleme, die sie mit Frauen haben, gestehen. Und sagen, wie machst du das, wie machst du das? Ja, ich weiß auch nicht, sie schaut mich nicht an. Ach, sie legt immer beim Geschlechtsverkehr ein Handtuch über meine Sicht. Was hat das zu bedeuten? Verstehst du? Genau darauf luftet hinaus. Ja. Julian, pass bloß auf, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, aber okay. Eben auch nicht übermäßig. Tschüss, grüß den Rest der Kichergruppe. So. Hi, Kuttner. Hi. Ja. Oh. Emma. Ja, hi, grüß dich. Ja, ja, hallo. Wie geht's? Gut? Na ja, geht so, wa? Naja, du bist ja heute naja, wieder. Ich hab ja dann wieder 1,5 Stunden Arbeit vor mir, aber ansonsten. Genau. Ich hab da was, und zwar... Dienstagnacht um 1 macht jeder seins. Gilt für mich. Da lass ich den Hammer fallen, aber leider nicht früher. Genau, und ich hab eine Alte getroffen im Seniorenwohnheim, die hat gesagt, nach 1901 macht jeder seins. Stimmt. Oh, nicht schlecht. Das muss ich mir ummerken. Nicht schlecht. Also eigentlich muss man sagen, seit 1901 macht jeder seins, oder? Immer wieder. Wollt ihr den totalen Frieden? Ja. Ja. Nee, aber der Spruch war, Gott, kann nicht wahr sein. Oh Gott. Ach so, auf einmal ist das Leben teuer. Und dann weiter. Ach so. Gut, dann wird es dann anfangen. Auf einmal ist das Leben teuer. Ja, und jetzt muss man weitersehen. Genau. Auf einmal ist das Leben teuer. Ja. Auweia. Naja. Naja, gut. Das ist jetzt schon ein Reimangebot. Inspiriert von Birne, der da mit seinem Todestrip. Ja. Und Alfred möchte ich ganz herzlich grüßen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, soll ich euch bekannt machen, oder was? Ja. Ja! Mann, sag mal, ich bin hier, das wird immer mehr hier so ein Kontakthof. Ja, Kuttner, wir lieben dich alle. Ja, super. Weißt du doch. Ja. Ja. Ja. Ja. Du, Kuttner, ich habe übrigens gerade eine Karte gewonnen von, für Metallica. Yes. Du hast aber auch echt immer Schwein, ja, oder? Ja, ich werde um 12 Uhr wieder. Ja, um 12 Uhr jetzt weiter, da werden wieder mal ein paar Videoschnipselkarten verlost. Und da werde ich nochmal anrufen. Und da gilt immer die alte Ansage, kann ich gleich von vornherein sagen? 50-50. Nee, die gilt nicht. Da musst du dich selber durchkämpfen. Nee, aber fünf Jungs, fünf Mädels. Ja. Also man hat, von daher gewinnst du, glaube ich, immer. Man hat als Frauen da durchaus Chancen. Genau. Man kann sich da zurücklehnen und erstmal die Kerle, die sollen sich irgendwie heiße Fingerchen holen. Genau. Und dann kommen die Frauen dran. Ja, so sieht's aus. 50-50, so sieht's aus. Genau. Ja, das ist aber ja nicht von mir, so sieht's aus, sondern das ist ja wirklich von David. Ja, von, ist sehr süß, der Spruch. Ja. Ach, David ist auch sowas von süß. Ach, ja, ja. Ach, ich überlege jetzt, ob ich mir den vielleicht mal ins Studio hole zum Kuscheln auf den Schoß. Der ist so niedlich, der ist so süß. Ach Gott, ist der, und so kuschelig ist der. Genau. Ja, ach, und der duftet immer so orangenblütenmäßig. Ja, ach, und wenn man den dann am Ohr zuppelt, der ist so niedlich, ja. Und dann, mit dem nassen Zeigefinger über die Augenbrauen geht. Ist der da. Schnurrt der so schön, der David. Ja, völlig verständlich. So ein Süßer, der David. Ja, also unglaublich. Am Anfang ist das Leben teuer. Am Anfang ist das Leben teuer und jetzt muss weiter gedichtet werden. Genau. Das wäre zu simpel. Ja, das ist zu simpel. Genau. Am Anfang ist das Leben teuer. Genau. Ist doch schon mal irgendwie so dann doch später hin wird. Ich will jetzt nicht vorwegnehmen. Am Anfang ist das Leben teuer. Ich rufe dich dann nochmal an, wenn ich dann die Schnipselkarte gewonnen habe. Na, musst du nicht machen, das merke ich ja schon dann. Ja? Emma, genau. Genau, kann man sich gut merken, den Namen. Den kann man sich aber merken. Na? Den, genau. Aber Kuttner auch, kann man sich merken. Ja, auch ein Spitzname, genau. Spitzname. Ach, der David Kuttner kommt schon wieder in die Nähe. Ah, jetzt hat hier immer mit Ernst Busch angefangen, jetzt ziehst du gleich weiter mit Ernst Busch, oder? Ernst. Ah, wunderbar, die Ballade von den Seeräubern ist sowieso einer der allergrößten Songs, den es überhaupt Kuttner, gibt. Kuttner, du bist, also ich von Brandwein toll. Von Finsternissen. Also, ein glückliches Händchen, was Musik betrifft, okay. Emma, danke für deinen Anruf. Ich danke auch. Bis nachher. Ja, tschüss. Tschüss. So, das war Emma. Unschwer zu erkennen. Jetzt kommt. Hab ich ein glückliches Händchen, was die Musik betrifft. Wieder mal Ernst Busch mit der Ballade von den Seeräubern. Die ist auch so groß. Ist ja klar, der noch relativ junge Brecht dichtet verwegene Quasi-Punk-Songs und Ernst Busch singt die dann ein bisschen später Quasi-Punk. Von Branntwein toll, von Finsternissen, von unerhörten Güssen, das vom Sturm Eisweißer links zerrissen. So, das hören wir uns jetzt mal an. Kinder, Ernst Busch hört man ja meinem im Radio nicht. Darum, seid vorsichtig, schneidet das mit. Das ist echt so ein Distinktionsmerkmal, nennt der Soziologe das. Distinktionsmerkmale. Die Probleme ist doch, jeder will anders sein als der andere und alle sind dann doch die gleichen. Man kann sich nur unterscheiden, indem man wirklich jetzt gewissermaßen Sachen kennt, mit Sachen vertraut ist, Sachen hat, Sachen toll findet, die andere tendenziell eher nicht haben. Und wenn andere die haben, dann gehört man mit denen in eine kleine Gruppe rein. Distinktionsmerkmal, Lektion 1, Ernst Busch gut finden. Das kommt an bei den Weibern, Ernst Busch von Branntwein toll. Ballade von den Seeräubern.

Die White Stripes waren nicht. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Tolle Platte, die White Stripes. So, wir machen weiter hier. Und zwar, Emma hat ja vorhin, auf einmal ist das, was ist das alles teuer? Nee, ist das Leben teuer? Das muss jetzt fortgereimt werden. Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Markus. Hallo Markus. Ja. Ich nehme an, du hast ja jetzt richtig fette Gedanken gemacht. Du hast es gehört, das Gespräch, du hast begriffen, worum es geht in der Sendung. Du hast das Gespräch mit Emma gehört und hast jetzt irgendwie eine total schlagende, überraschende, sinnvolle Fortsetzung des, der Zeile. Auf einmal ist das Leben teuer. Ja. Ja. Und zwar, da kommt das Riesenungeheuer. Oh nein, hör auf! Mann, wir sind hier nicht bei Herr der Ringe oder irgendwas. Ja, okay, dann halt. Markus, es ist hier kein Kinderfernsehen. Ja, Mann. Ich bin nicht Bernd das Brot. Okay, dann kommt halt die Feuerwehr. Nein! Feuerwehr. Dann kommt die Oma. Sag mal, du bist ja zweite Klasse, oder? Das ist doch alles so Fiebeltext. Oma, Mama, Papa. Und dann ein buntes Bild von Feuerwehr. Und dann, Ungeheuer. Das kenne ich aus der Videothek, da habe ich mir die DVD geholt. Also du hast das... Mensch! Du hast das mit der Oma... Markus! Und ich bin in der 8., ja? Glaub ich nicht. Ist aber so. Na, wie willst du denn das beweisen? Ein gewissermaßen ganz unmittelbarer Beweis wäre dein Wortschatz. Aber worin besteht denn der? Ungeheuer, Feuerwehr, Oma. Wo du denkst, aber das klingt doch nie nach 8. Klasse. Nach 8. Klasse, da sollte man doch schon mal angefangen haben, Marx zu lesen. Mach ich doch auch. Hey. Ja, nur weil es anfängt mit einem Gespenst, die dumme Europa. Da dachtest du wieder gleich, oh super, ist Herr der Ringe. Ist nicht Herr der Ringe. Ich lese das Manifest der Kommunistischen Partei, Baby. Ich lese keinen Herr der Ringe. Ja, merke ich schon. Aber was anderes auch nicht, oder? Doch. Hast du auch gelesen in der letzten Bravo? Was? Ach, da haben wir also einen Bravo-Leser. Ja, nicht. Ich weiß nicht, was in der letzten Bravo steht. Aber wenn du fragst, was, dann heißt es ja offensichtlich, dass du die letzte Bravo gelesen hast. Nein, und jetzt nur von mir wissen willst, was ich eigentlich meine. Natürlich, ich habe dich eben überführt. Du kannst überhaupt ja nicht denken machen. Du bist überführt. Tut mir leid. Markus, der Bravo-Leser aus der 2. Klasse. Oma, Feuerwehr und Ungeheuer. Mann. Markus, von wo aus rufst du an? Soll ich mich mal mit deiner Mutti unterhalten? Von wo? Aus Teltow. Soll ich mich mal mit deiner Mutti unterhalten? Du weißt gar nicht, wo ich wohne. Soll ich mich mal mit deiner Mutti... Ich weiß, dass ich nicht weiß, dass du wo du wohnst. Ja. Ich kann mich ja trotzdem mit deiner Mutti unterhalten, indem du mir die mal gibst. Und dass ich ihr mal sage, dass sie dir mal abends was anständig mal vorlesen soll. Weil der Junge mal so müde ist, wenn er aus der Schule zu Hause nach Hause gekommen ist und sowieso seine Pausenbrote wieder auf dem Weg weggeschmissen hat. Und nicht an die armen, hungernden Kinder in Afrika gedacht hat. Eigentlich abends müde? Gib mir mal deine Mutti. Nein, wenn ich... Gib mir mal deine Mutti. Nein. Gib mir mal deine Mutti. Hallo? Nee, gib mir mal deine Mutti. Nein. Ja, sag mal jetzt, mach doch mal. Das ist aber voll 2. Klasse. Wollen wir Topfschlagen spielen? Oder Laurentia, liebe Laurentia, mein... Naja, das kennst du wahrscheinlich ja nicht mehr. Kennst du noch Himpelchen und Pimpelchen stiegen auf den Berg? Himpelchen bei Einzelmann und Pimpelchen ins Werk? Mm-mm. Oh. Naja, das kriegst du in der 3. Mensch! Markus! Was machen wir denn jetzt hier mit dir? Na, ich werde dir mal eine Musik raussuchen. Nee, ich schenk mir... Ja, ich such dir mal eine Musik raus. Ja, ich schenk dir eine schöne Musik. Nee, irgendwie so. Nein, nicht irgendwie sowas. Hier, blöde, sag mal. Was willst du denn mit einer CD? Ja, 2. Klasse, aber CD haben wollen, nicht? Manni, warte mal, was denn? Ronja Räubertochter, oder was soll ich mir schenken? Oder 3 Fragezeichen, oder was? Mensch. Eine Musik-CD. Ja. Das ist doch alles viel zu laut für dich. Da kriegst du da Angst, wenn du die Musik hörst. Komm, ich schenk dir hier eine Musik, die ist für dich, echt, die ist nur für dich. Wenn du wüsstest, was ich habe. Ich schenk dir hier eine Musik, die ist jetzt richtig für dich, okay? Ja, trotzdem, wenn du wüsstest, was ich... Ich schenk dir jetzt hier eine Musik, die ist für dich, die ist auch ein Distinktionsmerkmal. Da kannst du morgen im Hort total auf die Kacke hauen, wenn du die vorspielst oder vorsingst, okay? Ich singen. Hier, Markus, das ist deine Musik. Nee, ja, ich suche dir eine aus. Nein, die, doch, nein, hier, die hier ist für dich. Hast du recht. Gefällt dir nicht? Markus? Wird aufgelegt. Naja, vielleicht ist die, vielleicht gefällt die Tütchen besser hier. Nein, die doch nicht, die hier. Jede Puppenmutti liebt ihr Puppenkind. Sie umsorgt es täglich, weil Muttis mal so sind. Sie umsorgt es täglich. Nicht, dass hier Verwirrung aufkommt für den Puppenfati. Markus, hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist der Robert. Robert! Jawohl! Jawohl, du fehlst mir auch noch. Ja, dachte ich mir schon. Ja, super. Hast du denn zugehört? Ja, ich hab zugehört. Du weißt, ich kann manchmal auch ein bisschen unfreundlich werden. Ja, das geht mir genauso. Ja? Aber nicht. Es geht jetzt um eine Fortsetzung der ersten Zeile, die Emma geliefert hat. Auf einmal ist das Leben teuer. Denn die Merkel erhöht die Mehrwertsteuer. Nicht schlecht! Ja, danke schön. Ja, super! Denn Merkel erhöht die Merkel erhöht die Mehrwertsteuer. Naja, ja, ist ein bisschen ein bisschen unmittelbar, aber super. Der weiß ich jetzt ja nicht. Hast du eine neue erste Zeile, die wir weiterdichten sollten? Oh Gott, keine Ahnung. Ich kann ja mal meinen Freund fragen. Ob frag mal deinen Freund. Bist du auch 8. Klasse? Der Peter war Mensch. Jetzt überleg, was du machst. Sonst kriegst du ja gleich auch noch so einen Puttenmutti-Song um die Ohren knallern. Also ganz vorsichtig. Ist quasi alles Familiengelände. Und Nebel zieht drüber hinweg. Und der Regen peitscht kalt von links oben nach rechts unten. Ganz vorsichtig. Die Orientierung fällt extrem schwer. Du siehst kaum was. Ja, aber und wenn du jetzt auf eine Mine trittst, dann kommt die Puppenmutti-Musik. Ja, McDonald macht ganz rund. Denn die Kinder... Das ist ja schon alle gesagt. Nein, McDonald's macht ganz rund. Nein, wir machen jetzt mal, wir setzen jetzt mal fort... Die fiesen Verkäufer von Klingeltönen. Also entweder die fiesen Verkäufer von Klingeltönen oder den fiesen Verkäufern von Klingeltönen. Also jetzt die Julian, ja. Ja. Da fällt mir was ein. Ja, was denn? Die fiesen Verkäufer von Klingeltönen. Tönen. Tun die Kinder verhöhnen? Nein, naja, ja, das stimmt, aber ist kein schöner Reim. Mit tun ist doof. Tun, Thunfisch. Ja, Ja, aber immerhin. Aber immerhin, ihr wart nicht schlecht. Danke. Du auch nicht. Okay, ja, danke. Ich danke euch für euren Anruf. Ja, bis wieder. Okay, tschüss. Ciao. So, hallo, wer bist denn du? Ja, hey, guck mal, hier ist Christian. Mensch, Christian! Ja, du alter Punker, was ist los mit dir? Naja, nicht. Mensch, vorhin hast du so gut losgelegt mit Plastik Bertrand und alles, und ich dachte, du legst einfach mal Clash of Vista Garage Land, Alter, ey, aber... Ja, Alter, ey, hab ich jetzt nicht dabei. Naja, also, sag doch mal, aber ernst, Busch ist aber auch Punk vom Feinsten. Granate, ja, schwer. Ja. Ja, So, also auf einmal ist das Leben teuer. Genau. Du kriegst jetzt hier gleich NDW um die Ohren geknallt. Ja, aber immerhin. Erstmal den Spruch, komm, Alter. Ja, aber immerhin den besten Song vom NDF von NDW. Gut. Gut. Was? Auf einmal ist das Leben teuer, würdest du gerne fortsetzen? Na, oder habt ihr schon nie, wa? Na doch, einer hat gesagt, denn Merkel erhöht die Mehrwertsteuer. Was ach so. Nicht falsch ist, aber. Wohl wahr. Ja. Du hast jetzt eine andere Fortsetzung. Auf einmal ist das Leben teuer. Drum schmeißt die Kohle gleich ins Feuer. Wird's aber ohne Bilder das Leben. Nee, bloß dann machst du dir keinen Kopf, dann schmeißt du deine Kohle einfach weg, ach dann so. Machst du dir über die Preise keine Gedanken mehr. Gut, na, dann schreibe ich gleich mal hin hier. Drum schmeißt die Kohle gleich ins Feuer. Jo. Ja. Mach dann und gleich ab die Scheiße. Ja, damit. Aber machst du aber auch nicht. Na, wenn das alles noch teurer wird, dann brauchst du ja nicht mehr arbeiten, dann kriegst du das alles sein. Mach, gehst du noch arbeiten? Bisschen, ja, wie du. Mensch, so. Krieg mal an, du bist ja echt ein Konservativer praktisch, oder? Ja, nein, muss wenn, ein bisschen. Wenn du überhaupt noch arbeitest. Was arbeitest Hände du? Kern. Raue Hände, ja, echt? Ja. Das ist bei mir andersrum. Ach, siehst du, ja. Ja, na klar. Hier meine, ich wade doch jeden Tag meine Finger in Milch. Aha. Dass sie eben so schön weich und zart sind. Und dein Bart pflegst du mit Honig, wa? Mein Bart pflegt mit Honig. Oder mit Schwalbenscheiße, hat man früher gesagt. Wenn du mit Schwalbenscheiße rufmachst, dann wächst der Bart besser. Echt? Mhm. Da habe ich ja keine Probleme. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf Schwalbenscheiße angewiesen wäre. Ja. Ja. Ja. Aber du könntest, pass auf, wenn du das trotzdem nochmal finden solltest, nachher, vielleicht so gegen 5:45 einfach nochmal Garage Land von Clash reinnehmen. Aber hab ich echt nicht bei. Also würde ich sofort machen? Ja. Ich komme hier mal mit einer Plastiktüte mit ein paar CDs an, wo gerade mal meine aktuellen Favoriten dabei sind. Hast du die eben entwendet auf der S-Bahn oder irgendwo? Oder? Nein, wieso denn? Eine Plastiktüte Tüte rum, das ist ja nicht ehrenhaft, sag mal. Wieso denn? Na, warten, soll ich mir jetzt hier im Baumarkt so einen Alu-Koffer kaufen, um zu demonstrieren? Nee, nicht so ey, und dann noch irgendwie so Bandaufkleber. Ich arbeite beim Radio oder was? Nee. Schön Plastiktüte, da kann nichts passieren. Und wenn die aufreißt durch die Hüllen da, dann ziehen die raus, die Dinger. Nein, das ist eine solide Schweizer Plastiktüte. Ach so. Die hält ewig. Die letzte hat 6 Jahre gehalten. Aha. Und die habe ich jetzt erst 2 Jahre im Betrieb. Aha, wie ist die Farbe noch dran da draußen? Was war da drauf? Ja, na ach, so ein EPA. Das war so ein Kaufhaus. Ach so, einpacken also so hat nochmal, und ja, einladen. Genau, einpacken und einladen. Genau. Ja. Ach Mensch, nee, Clash, ach, das tut mir aber leid. Das wäre jetzt noch natürlich eine Granate. Ja, ich wollte ja an sich nochmal Reflex dir vorspielen. Du warst doch geil letzte Woche auf Reflex. Ach so, ja? Genau, aber wollte mir da jemand mal schicken, oder? Ja, dann bin ich doch der Typ. Ach, du bist es, ne, ja, aber was ist denn? Das geht doch wegen der GEMA. Wenn ich das jetzt praktisch spiele, dann würden die mir doch wieder auf den Deckel fallen und sagen, Alter, komm, auf einmal wird das Leben nämlich für mich dann richtig teuer. Ja, dann sag ich nicht, dass ich das gespielt habe. Gut, stimmt. Und wir sagen auch nicht nochmal das Wort GEMA. Wir sagen auch nicht nochmal, ja. Worüber wir reden. Genau. Genauso machen wir das. So, pass mal auf, genauer. Also ja. Ich bin ja auch sozialer Wohnungsmieterinhaber eines Schlüsselbundes. Ja. Und kann deshalb das nicht ganz so laut machen, aber wir probieren das mal, ja. Was denn? Naja, mit dem Song, ich spiele das jetzt mal an. Ja, spiel mal an. Welchen Song denn jetzt? Na, von Reflex, von uns. Ach so, ah ja, gut, ja. Na, 25 Jahre alt. Ja, dann mach doch mal. Sekunde, ich hab da nicht so einen Hightech-Knopf da wie du, ey. Ich hab da noch einen Arm mit Vinyl und alles. Ah. Gleich. Ein armer Bandit praktisch. Genau. So, warte. Ja. Warte. Dreckig. Das Stück heißt Anarchie. Ja, pass auf gleich. Ja. Sekunde, jetzt ist es schon heiß, die laufen weiter. Aber ich war schon gleich verrückt. Sag mal, du knispelst da aber rum. Das ist eh eine Platte. So, jetzt Achtung, gleich. Ja, oh ja. Wenn das zu Ende ist, kommt das danach. Gleich. 10, 9, 8, 7, gleich geht das ab. Du musst dir überlegen, 1979 aufgenommen. Nein. Das ist Stück Nummer 28, was kommt. Und auf eine Vinylscheibe 29 Stücke. Oh. Das ist ein Brecher. Das ist Ramones-mäßig. Ja, das ist wirklich knallhart. Vor allen Dingen live in Kreuzberg alles aufgenommen mit Billion Mikros. Jetzt pass auf. Jetzt, Achtung, Kuttner-Papa. Oh ja, ich... Dreh auf den Hahn da. Oh ja, guck mal, ich muss bloß die Windel erneuern. Ich pinkel mal gleich ein. Alles weg, weil ich nicht, dass er, 1A. Na, sag mal du. Ich sag dir, das ist aber Punk, wenn er von so einer runtergerotzt produzierten Platte über Telefon im Radio wieder spielst. Und dann Hansa Pilz 42 Pfennig damals, die Dose. Mein lieber Scholli. Hey, da kommst du. Jetzt mach doch mal eine CD draus und schick mir das dann nochmal, verdammt nochmal, Mensch. Warte mal. Ja, wir können jetzt aber nicht die ganze Platte durchhören. Nee, ist ja nur noch die eine Nummer hier. Ja, machen wir nochmal die eine Nummer angespielt. Weil die ist nämlich Ramones-mäßig. Ja, Aber hast du eben gehört, die Textzeile, wir müssen eigentlich ändern, damit kein Jugendlicher mehr arbeitslos ist. Schon damals ein Thema, seit 26 Jahren. Ihr wart aber echt. So, jetzt pass mal auf. Ihr wart aber echt ganz vorne. Ja, wir waren, der erste Gegner war 15 Jahre alt, 900 Leute. Ja. Toben, besoffen und irre. So, Achtung. Jetzt geht's nochmal richtig ab und dreh den Sender auf, Alter. Ja. Gut, ne? Ja. Punk Rock lebt. Punk Rock. So, jetzt schick mir mal die Scheiße, dann spielt ihr mal ordentlich im Radio. Ne, ich hab mir ja gedacht, wir machen das anders. Wir machen da eine Live-Session und du kannst den Schlagzeuger setzen, weil du war ja tot. Da freust du dich. Wenn ich was nicht habe, dann ist es Rhythmusgefühl. Und wenn ich was nicht kann, dann ist es Singen. Ansonsten kann ich alles. An der Trommel. So, wir hören jetzt mal auf. Schick mir mal den Kram. Genau. Ich schick dir mal hier die Musik. Ich muss bloß die anderen Mitglieder um Genehmigung fragen, weil in Ruhe rollt ja der Rubel richtig und dann müssen wir das ja aufteilen. Alles. Ach, da rollt ja kein Rubel. Ja, du hast ja gesagt, wir wollen nicht GEMA sagen. Ja, du bist doch unser Verleger denn. Ja, ja, genau. Oder nicht? Nee, ach Quatsch. Ja, genau, ey. Wieso sieht das aus? Genau, ey. Christian! Ja, kurz mal. Ich wollte bloß einhalten, Wort halten und nicht brechen, wisst ihr? Tschüssikowski. Mach's gut, mein Lieber. Genau, nicht brechen ist die Kunst.

meistens irgendwie Festnetz mit Anrufbeantworter, wo man nicht gleich rangehen muss, sondern wo man sich erstmal anhören kann, was jetzt irgendwelche unsympathischen Leute wollen und sich dann erst überlegt, ob man zurückruft und dann immer noch bis dahin eine Ausrede sich ausdenken kann. Das kannst du bei Handy nicht. Das kann ich bestätigen. Verstehst du? Da wirst du angerufen und fragst du, wo bist denn du? Dann musst du sagen, wo du bist. Und ach, da bist du ja gleich in der Nähe, dann komm ich mal vorbei. Das ist doch schrecklich. So sieht's einfach mal aus. Dann, wie siehst du das? Du hast ja ohne Handy, oder? Sag ich mal, so sieht's aus. Darf ich mal kurz unterbrechen? Jungs, sag mal bitte kurz, alter Sexpistolero. Alter Sexpistolero? Tatsächlich, du lispelst überhaupt nicht mehr. Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. Hallo. Ich habe eine seltsame Krankheit, deren Symptome sich auf die Modulation der Stimme auswirken. Und im Radio. Fritz. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. Throw your arms about me like a net cast to the sea. Tell me your thoughts about me and tell me you'll never leave. You'll never leave, you'll never leave. Place your lips to mine like the flower loves to be. Tell me your dreams about me and make sure that I believe. Raise your legs and squeeze me like the spider eats the fly. Tell your desires of me and tell me the reason why, the reason why. Tätchen sind immer noch weibliche Karten erhältlich. Die männliche Reservoir ist ausgeschöpft. Das weibliche Reservoir ist noch nicht ganz ausgeschöpft. Da kann man immer noch anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Thank you. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Karten sind weg, Mädels, seid ihr langsam. Dominique, sei que estás lá no céu junto ao bom Deus, mas aqui sempre estarás nesses versos que são teus. Trio Esperanza. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So. Ja, falsch. Die Karten sind quasi weg für Videoschnipsel am Donnerstag, Volksbühne 21 Uhr. Wir dichten jetzt hier hoffentlich weiter. Und zwar entweder auf einmal ist das Leben teuer. Da haben wir jetzt zwei Fortsetzungen, denn Merkel erhöht die Mehrwertsteuer, beziehungsweise drum schmeißt die Kohle gleich ins Feuer. Wer noch eine andere Fortsetzung dafür hat, soll sich hier melden. Wer was zu sagen hat zu die fiesen Verkäufer von Klingeltönen, und dann geht's weiter, oder den fiesen Verkäufern von Klingeltönen, das hier eure Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wie gesagt, die hier geht auch. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 731 39 32. Hallo, hallo. Hallo, bin ich dran? Ja. Ja, Ingo hier. Ingo? Ja, zu dem Klingeltönen. Ja. Ja, hat mir irgendwie, spontan. Ein bisschen überlegt habe ich auch, ja. Ein bisschen gut, überlegt okay. Hast du auch. Und hast du denn das Gefühl, dass jetzt so ein runder, philosophischer, irgendwie in sich dialektischer, oder ist es eher so plakativ, ja, lösungsmäßig? Du bist ja da der Chef im Ring und ja, du musst das ja beurteilen. Stimmt. So, von daher fange ich einfach an, ja. Ja. Die fiesen Verkäufer von Klingeltönen. Also geht die erste Zeile. Ja, genau. Das ist ein bisschen anders, ne? Ja, ja, du kannst sagen, den fiesen Verkäufern von Klingeltönen. Ja, genau. Aber ist auch okay. Oder? Ja, wie du okay, willst. Okay, nochmal von vorne. Ja, nochmal von vorne. Die fiesen Verkäufer von Klingeltönen wollen auch nur Geld verdönen. Denn alle wollen leben, auch manchmal knapp daneben. So verkauft der Klingeltonverkäufer fies Töne, die man nicht vermiest. Also vermiest, hab ja, ich tausendmal drüber nachgedacht. Nee, das ist eine super. Wortschöpfung. Ja, ja, ist mies super. Und vermissen. Ja, ist natürlich auch genial, der, oder? Ja, der auch der Zwang des Reimes. Also ja. Ist so in sich so autoreflexiv, ironisch gebrochen ja. Quasi. Ja, wenn du meinst. Ja, man merkt, du meinst es nicht ganz so ernst, aber du meinst es ernst, aber nicht so. Ja, irgendwie so. Ja, genau. Mensch, super. Ja. Kannst du, das ist mir jetzt zu lang zum Mitschreiben, aber kannst du nochmal wiederholen? Die fiesen Verkäufer von Klingeltönen wollen auch nur Geld verdönen. Ja, da ist schon die erste ironische Brechung. Ja, dann hab ich ja erst überlegt, mit machst du weiter mit Döner und Schöner, aber es ist, das wäre scheiße gewesen. Ja, das wäre scheiße gewesen. Das wäre scheiße gewesen. Ja, hast du super gemacht. Super, ne? Ja, 1A. Jetzt wird's ernst. Ja. Denn alle wollen leben, auch manchmal knapp daneben. Das also ist das auch so. Mehr so in Richtung, ja, ein bisschen ja philosophisch. Ja, ja, finde ich schon. Ja, ja. Gut. Ja. Und jetzt wird's natürlich wieder gebrochen. Ja. Ne? So verkauft der Klingeltonverkäufer fies Töne, die man nicht vermiest. Nicht schlecht, nicht schlecht. So Weltklasse. Ja, sag ist Weltklasse. Kalte, falsche, rücksichtslose Freunde hat die Unterhose. Ungefähr da kann es mithalten, würde ich sagen. Fast. Ja. Hast du es mitgeschrieben, wenigstens? Nein, habe ich nicht mitgeschrieben. Ach so. Aber, wird das aufgezeichnet, die Sendung? Oder? Nee, wird nicht aufgezeichnet. Oh, die landet gleich wieder im Müll. Ah, da kannst du dir vorstellen, wer soll die Sendung hier aufzeichnen? Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Fritz, RBB? Nee, ach nee, sowas funktioniert nur so graswurzelmäßig. Dass aber Leute das selber mitschneiden und dann als MP3 irgendwo hinstellen oder dann irgendwas. Muss ich irgendwo wieder annoncieren, habt ihr mitgeschnitten? Ja, könnt ihr ja mal zuschicken, oder? Genau, was? Die fiesen Verkäufer von Klingeltönen wollen auch nur Geld verdönen. Genau. Warte mal, dann schreibe ich es eben doch nur. Wollen auch nur. Sag mal, kannst du das nicht. Hast du einen Computer? Nee. Ja, hier, Internetcafé. So ne, ist ja super, ja? Genau. Ja, da gehst du jetzt hin, dann gehst du mal auf www.kuttner.de. Hallo? Ja? Ja, und dann drückst du da auf Forum und dann schreibst du das selber rein. Warte nochmal. www.kuttner ist auch klar. .de, genau. Kuttner.de. Nee, kuttner.de. Ach so, gut. Ja, ist doch klar, dass .de ist. Ja, sag mal, wo leben wir denn? In Deutschland? Dafür steht .de. Deutschland. Kuttner.de. Manche sagen dot.de. Ach so, na, kuttner.de. Nein. Und dann noch was? Nee, und dann ist da verschiedene Angebote, da musst du sagen Forum und dann schreibst du da den Text drin. Und dann werde ich berühmt. Ja, dann steht da auf jeden Fall drin, dann wirst du nicht berühmt, dann steht der Text drin und melden sich natürlich gleich Verlage bei dir, Lyrikverlage. Echt? Ja, ja, na logisch. Aha. Jedenfalls so weit bisher immer. Super. Ja. Ja, klasse. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, ich dachte eigentlich, dass ich eine Freikarte jetzt kriege, aber nee, ich komme trotzdem. Zu spät. Ja, egal. Ja. Ich komme ja trotzdem, weil ich wurde abgewimmelt irgendwie. Ja, ich bin keine Frau. Ja, richtig. Warum? Nee, weil ich immer denke, nee, weil natürlich irgendwie bei so Anrufsendungen haben immer Männer und bei so Gewinnsendungen haben Männer immer ein derartiges Maß an krimineller Energie. Oh. Die drücken immer die Wahlwiederholung, was jeder anständige Mensch mithin eine Frau nicht macht. Ja, ich dachte jetzt schon, jetzt hat irgendwas zu tun mit Merkel daher, oder sowas. Das nein, nee, ja so nicht. Bei mir ist hier streng quotiert. Ja, okay, ja. Nee. Ich dachte, nur die Anrufer nehme ich so live drin. Aber ich finde, der nächste Anrufer sollte jetzt immer eine Frau sein, oder? Alles klar, gut. Wie findest du denn? Sollte jetzt eine Frau sein, war, oder? Gerne. Ja, genau, ja, sag gerne doch. Frauen so der Welt. Ja, älter? Ja. Ja. Die 30 oder wie? Wer? Ja, die Frau jetzt. Ja, ist doch egal, darum geht's ja nicht. Ja. Du regst doch immer auf. Mann, nee, die kann meinetwegen mit Lockenwicklern anrufen und sonst was. Das ist mir egal, Kittelschürze und irgendwie Nylonbeutel in der Hand. Da gibt's dagegen. Hast du da irgendwie Defizite? Nein, habe ich keine Defizite. Nee, ich finde nur, dass sie auch, also ich klingt doch immer besser. Meinst du? Ja. Ah. Ah, wenn ich Kerle höre, da geht mir gleich Messer in der Tasche auf. Mensch, das hat doch mit Kerl oder Frau nichts zu tun. Ja, naja, stimmt auch wieder. Was soll denn das jetzt? Naja, gibt nur doofe Frauen, aber gibt mehr. Immer. Aber ich, mir begegnen immer mehr doofe Männer. Hm. Kennst du das nicht auch? Puh, ja, doch, irgendwie schon. Ja, naja, siehst du. Das ist ein Problem. Nein, stimmt eigentlich nicht. Stimmt nicht? Aber auch viele blöde Frauen. Ja, begegnen einem auch. Ja. Ja, aber Männer sind so präsenter. Nimm doch mal zum Beispiel, nimm doch mal einfach die Chefetage von der Deutschen Bank. Alle zweifelsohne fies. Selbst wenn da eine Frau ist, auch fies. Aber da sind dann immer keine Frauen. Ich finde, sollten mehr Frauen anrufen, dass ich die auch stärker fies finden kann. Ich verkläre die natürlich auch. Ja, total, weil ich so wenig Kontakt habe. Ja, weil ich so wenig, weil ich so wenig Kontakt habe mit Frauen praktisch. Ja. Verstehe. Nein, ich meine jetzt so, also anrufmäßig. Dann rufen wir immer die ganze Sendung, die waren alle bis auf Emma waren es Männer. Also Männer ist jetzt so, Männer. Ja, dann musst du mal dein Programm Augenzwinker, Augenzwinker. Irgendwie. Na wie denn? Ja, weiß ich nicht. Na, was denn? Ich finde schon, dass ich durchaus ein frauenkompatibel Programm hier fahre. Meinst du, ja? Ja, meinst du nicht? Ja, redst du da ein. Mann, ich mache hier so eine total niedliche Telefonansage, wie hier. Ich rufe die Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Ach! Gleich Gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097-110. Das ist quasi mein Angebot an die Frauen der Welt. Ja, nee, du musst ja mal irgendwie so einen Coach zu schustern lassen. Wieso? Ja, dass ich selber auch ein Stück weit eine Frau bin und irgendwie softer bin, oder was? Nein! Nee, ach Quatsch. Emotionale Intelligenz, hier, da besteht jeden Test. Echt? Nee, glaube ich nicht, aber ja, sag jetzt mal so. Ich bin ja hier im Radio, da muss man sich ja mal als Monsieur allwissend. Ja, ja, nee, aber so ein Coach, ich meine, heute hat man ja für alle Sachen Coach und dann wäre das, glaube ich, nicht schlecht. Coach, reicht mir. Nee, brauche ich nicht. Bin ich selber. Coach bin ich selber. Ja, aber das ist wahrscheinlich das Problem. Ja, genau. Der eigene Coach zu sein und dann hast du natürlich nur immer so dumme Backen an der Backe. Genau. Ja. Ja, naja, mein Leben ist hart. Ja. So ist es. Warum soll ich mir besser gehen als anderen? Nee, so ihr recht bin ich schon eingestellt. Dann beklag dich nicht. Nein, ich beklag mich ja auch nicht. Naja, doch, ich beklag mich. Ja, Frage ist keine Klage. Aber war ja keine Frage, war ja eine Klage. Ja, du klagst ja. Ja, sag ich ja. Ja, genau. Ja, jetzt reden wir uns ja wieder fest. Genau. Ich als Mann und du warst auf Frauen. Genau. Gut, ich wünsche dir was. Ich danke dir für den Anruf. Ja, gerne. Tschüss. So. Und jetzt hören wir mal kurz mal The Fall. Who makes the Nazis? Naja, Frauen wahrscheinlich. Ah, schon wieder falsch, oder? Was ist denn das? Hab ich hier... Ah, Mann, warum habe ich denn hier mal die falsche CD drin? Wer ist denn daran wieder schuld? Ich nicht, ich kann nicht dafür. Ah, ist das ein Ärger. Mann, wenn ihr euch beschweren wollt, dann ruft doch hier an. Das ist mir doch egal. Anrufbeantworter. Dann 0331 in Potsdam, 731-39-32. Flinte ins Korn. So, jetzt The Fall aus den legendären BBC-Sessions. Who makes Nazis? So, The Fall war nett. Aus einer John Peel Session von vom 15. September 1981. Who makes the Nazis? So, jetzt steht dafür jetzt weiter. Im Grunde alles klar, oder? So. Jetzt aber, jetzt wie gesagt, hallo? Hallo? Hallo! Ja, also... Wer bist du? Na, ich bin Betty. Zwar Frau, aber trotzdem durch Wahlwiederholung wieder reingekommen. Betty, super. Yes. Naja, ich will ja nur die kriminelle Energie von Frauen erhöhen. Ach, die kann sich doch nicht mal darauf beschränken, dass da nur im KDW Lippenstifte geklaut werden. Lippenstifte geklaut. Verstehst du? Sondern auch meinetwegen Wahlwiederholung drücken. Hm. Wenn man da überhaupt reinkommt. Naja, das ist nochmal so. Ins KDW kommt man noch hin. Hm. Wieso denn nicht? Machen die da Gesichtskontrolle oder was? Wahrscheinlich. Nee, glaube ich nicht. Hm. Ich war schon auch schon mal drinne. War schon eine Weile her. Da sah ich auch noch junger und frischer aus. Und irgendwie optimistischer, was die gesamte gesellschaftlichen Verhältnisse so betrifft. Gut. Naja, gut. Betty. Ich wollte mich... Wie alt bist du eigentlich? Bist du auch in diesem Problemalter von 16? Nee. Nee, sondern? Noch nicht, oder was? Ungefähr das Doppelte. Echt? Ja. Mann, da hast du dir aber eine jugendlich frische Stimme bewahrt. Naja, wie Icke. Also ich wollte mich auf jeden Fall super bedanken für die Musik heute Abend, weil, also, ja. Ja. Na, da ist doch nichts gegen zu sagen. Da habe ich doch wirklich ein glückliches Händchen, was die Musik betrifft, oder? Ja. Betty, sag mal, so richtig zu dir sprechen bist du jetzt aber ohne auf viel Licht, oder? Aber doch. Trotzdem, ja? Ich wollte was Aufklärerisches, Poetisches beitragen. Als Fortsetzung von die fiesen Verkäufer von Klingeltüren? Nee, leider nicht, sondern was ganz anderes. Ich konnte mir die andere Nummer nicht merken. Welche andere Nummer? Ach, die von diesem halbautomatischen Anrufbeantworter. Na, das ist aber kein Problem. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. 731 39 32. 731932. Jetzt bist du aber hier gelandet. Das ist egal. Ich wollte Himpelchen und Pimpelchen erzählen. Naja, dann, ach na super, dann mach doch mal, dann vergess ich doch mal wieder Himpelchen und Pimpelchen. Genau, das machen wir jetzt. Pass auf. Oder bist du Kindergärtnerin? Nee, um Gottes Willen. Bist du Unterstufenlehrerin? Nee. Was bist du? Bist du Mutti? Nee. Eins ist ja schlimmer als das andere, meinst du, oder wie? Also, wenn die jetzt alle zuhören, dann ist das was für die arbeitslose Jugend, so. Also, genau, Himpelchen und Pimpelchen stiegen auf den Berg. Nein, saßen auf einem Berg. Himpelchen war ein Heinzelmann. Und Pimpelchen... Ihr seht mich jetzt leider nicht, aber das geht auch noch mit so Figuren schmeißen und so. Ja. Himpelchen war ein Heinzelmann und Pimpelchen war ein Zwerg. Genau. Die blieben lange oben sitzen und wackelten mit den Tüppelmützen. Doch nach 75 Wochen sind sie in den Berg gekrochen, schlafen dort in süßer Ruhe, seid mal still und hört mal zu. So, Betty, das ist doch perfekt. Das war ja ein Jugend, genau ein derart beeindruckender Gedichtvortrag auch. Der Stift zündigt nicht, das ist auch ein schöner Spruch. Das ist auch ein schöner Spruch. Ja. Naja, und da können die Mehrwertsteuer, überhaupt ein herrliches Wort, und das merke sowieso, also ich meine, da können die doch machen, was sie wollen, wenn man einfach in ihren Berg fliegt. Wenn man man irgendwie Himpelchen und Pimpelchen vor Augen hat, dann kann einem die schnöde Politik den Rücken runterrutschen. Aber den ganzen Berg runterrutschen. Berg hoch und runterrutschen. Jawohl. Betty, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Bis dann. Tschüss. Okay, tschüss. So, dann hören wir jetzt hier auch nochmal auch schicke Tahiti Percussion. Richtig, nicht so easy listening, sondern rough and straight und supi. So ist es jetzt hier. Ja, genau. Bom. Und dann jetzt hier Nachrichtendings da und dann jetzt weiter. Alunde, alunde, alunde, alunde. Halunde, Halunde, Halunde, Halleluja. Shabbat Shalom, Vayei Kusa, Vayayaye, Halunde, Halunde, Vayayaye, Halunde, Halunde, Horesha Eliam Banjua. Dieser Freitag, genau der, der jetzt kommt, rockt. Denn am Freitag beschäftigen wir uns ausschließlich mit den Gitarrenbands unserer Zeit. Von Kaiser Chiefs bis Beatsteaks, von Franz Ferdinand bis Mando Diao, von Block Party bis Interpol. Fritz rockt. Diesen Freitag von morgens bis abends. Volle Pulle und im Radio. Fritz vom RBB. Um 0:33. Fritz, Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Bundeskanzler Schröder hatte erstmals öffentlich angedeutet, dass er einer künftigen Bundesregierung unter einer Regierungschefin Merkel nicht angehören wird. Schröder sagte, er wolle an den Koalitionsverhandlungen mitwirken. So verstehe er die Aufgabe, die man auch dann habe, wenn man der nächsten Regierung nicht mehr angehöre. Der CDU-Politiker Lammert soll neuer Bundestagspräsident werden. Lammert war bisher einer der Stellvertreter von Bundespräsident Thierse. Er soll am kommenden Montag in der konstituierenden Sitzung des Bundestages gewählt werden. Die NATO hat der pakistanischen Regierung schnelle Hilfe für die vom Erdbeben betroffenen Regionen zugesagt. Bereits heute werde ein erstes Flugzeug von Slowenien aus mit Hilfsgütern nach Islamabad starten. Das kündigte der NATO-Rat nach einer Sondersitzung am Abend in Brüssel an. Zum Sport. Die Eisbären Berlin haben ihre Niederlagenserie in der deutschen Eishockey-Liga gestoppt. Die deutschen Eishockeymeister gewannen am Abend bei den Krefeld-Pinguinen mit 3:2. Wetter. In dieser Nacht ist es meist sternenklar. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 9 Grad und auch am Tag wird es wieder richtig schön. Es gibt viel Sonnenschein bei rund 19 Grad. Verkehr. Wir haben keine aktuellen Meldungen der Polizei und wünschen deshalb gute Fahrt. Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Eisenhüttenstadt. Blue Moon. We'll be right back. Sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das mache ich gerne. Nicht mehr lange. Wir haben nur 20 Minuten Zeit hier, müssen wir langsam zum Ende kommen. Ich habe ja außerdem noch Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Wenn ihr das nächste mitgestalten wollt, dann hier. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. So, hallo, wer bist denn du? Ah, Mann, Emma, jetzt hör auf. Nee, jetzt muss ich hier den nächsten nehmen. Du warst da schon dran. Ja. Andere wollen auch zu Worte kommen. Ich nehme an, du hast den Karte gewonnen. So ist es. Ja, super. So sieht's aus. Tschüss, Emma. Nein, warte. Was mal denn? Kurz. Ganz schnell. Ich habe noch, sollte man die Hoden veröden? Was? Mit der Typ mit den Klingeltönen sollte man. Jetzt, die Hoden ach nein, hör auf, das klingt mir echt zu brutal. Hallo? Hallo, hier ist der Bernd. Hallo, Bernd. Ja, ich wollte noch was sagen jetzt zu diesen, wie ging das nochmal hier am Anfang, war was? Auf einmal ist das Leben teuer. Nee. Da habe ich, am Ende steht das Haus im Feuer. Ja, aber was soll das bedeuten? Ja, nur so, wenn's teurer wird, ja, und dann zum Schluss kann es ja passieren, ja. Dann kann es ja passieren. Ja, kann doch alles passieren. Ja. Kann natürlich nur der Weihnachtsbaum umfallen. Ja. Ja, ja, aber so zufällig können wir hier nicht rangehen. Das muss schon Sinn haben. Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Verstehst du, was ich meine? Ja. Da bin ich mir nicht so sicher, aber aber ich danke dir für den Anruf. Okay, schönen Abend noch. Okay, dir auch, tschüss. Ja, tschüss. So, hallo. Ja, genau, machen wir gleich weiter. Hallo? Hallo. Hallo? Ja, wer bist denn du? Ich bin der Landsmann. Was heißt denn der Landsmann? Na, ich bin der Landsmann. Was heißt denn der Landsmann? Na, ich bin der Landsmann aus Berlin. Ich nenne mich so. Ach so? Ja. Mit Z? L-A-N-Z? Genau. Wie so ein Land Rover quasi. Genau. Ja, genau. So sieht's aus. Genau. Jo. Sag mal, du kannst ja nicht mal Ja sagen. Ich rede hier komplette Scheiße und du sagst Ja. Nein. Ja, jetzt habe ich ja was vernünftig gesagt. Da sagst du dann so, Nein. Genau, ja. Ja. Ja, das so war nicht vernünftig, was ich gesagt habe. Wo ich gesagt habe, jetzt habe ich was vernünftig gesagt, habe ich wieder Scheiße gesagt. Ach so. Und hast du Ja gesagt. Ich wollte ja bloß was erzählen. Ja, was denn? Na, ich campe in meinem Zimmer. Was machst du? Ich campe in meinem Zimmer. Super. Das mache ich öfter mal, doch. Ja. Gibt schon eine Menge Irrer, oder? Ja. Ja. Ich sitze hier auf meinem Campinghocker. Ja, super. Und guck mir den Himmel an. Ja. Sowieso. Ey, das Wichtige ist, du musst Feuer machen. Feuer. Nachts braucht man immer ein Feuer. Ich hab hier meine Lampe. Naja, Lampe! Wir sprechen vom Camping. Du wirst ja da wohl den Flocati-Teppich in deinem Kinderzimmer in Brand setzen können. Ja, stimmt schon. Dass es mal richtig ein Campinggefühl entsteht. Ja, ich hab hier so ein paar Decken. Gehen ja. Hoch? Ja, meinetwegen. Nee, du musst raus in Holz sammeln. Jetzt? Ja, logisch. Wenn du campst. Dann kannst du jetzt hier nicht irgendwie rumzicken. Ah. Muss Warten. Ja. Ja, dann muss ja. Ja. Ja, genau. Sieht's aus. Ah. Mein lieber Freund. Jo. Ja. Was machen wir jetzt? Machen wir Feuer? Nee, Schluss. Also, nee. Nicht blöde, war von dir. Ich muss jetzt Holz sammeln, wa? Genau, du musst jetzt Holz sammeln. Ja. Okay, tschüss. So, hallo? Hallo? Was war denn das jetzt hier wieder? Hallo? Hallo Kirk. Ja, wer ist denn da? Hier ist der Thorsten. Ja, Tag Thorsten. Ich grüße dich. Ja, super, hallo. Ich wollte dir nochmal gratulieren, dass du Maus und Hoppel immer so oft spielst. Wer ist denn Maus und Hoppel? Na, die Waldpolizei. Ach so, ja, naja, einer muss ihn doch machen. Das ist so richtig, ja. Ja. Da kommt man wieder mal so in alte... Denkt man gleich wieder an früher. Genau. Oder? Du sagst es. Und pfeift so das Lied von der Volksarmee vor sich hin. Auch das? Ja. Kennst du noch eins? Na, kennen, haben. Na, was denn? Kennen oder haben? Na, sowohl als auch. Na, dann sag mal eins. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ja, da musst du lachen, oder? Das ist meine Frau, die gerade lacht. Ja, warum lacht die denn? Weil die total klasse findet. Na, super. Ja. Genau. Genau das ist es. Genau. Das ist ein grüner Abschluss. Genau. Und jetzt hören wir uns mal den halbautomatischen Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter an, von der letzten Sendung, oder? Machen wir gerne. Okay. Ich wünsche dir was. Dir auch. Tschüss. Ciao. Ja, hallo, Kuttner, kannst du nicht mal den halbautomatischen Anrufbeantworter spielen? Das Band des halbautomatischen Anrufs. Wir sind Deutschland. Jupp, optimal. Sag ich mal, Genosse Putin, natürlich ganz neutral. Dein Gerhard, nebst Gattin. Ja, früher war noch Frieden. Ja. Ich habe heute Nacht von Kuttner geträumt. Das muss mir gar nicht peinlich sein, weil er hat mich zu sich nach Hause eingeladen und er sagt, warum gehst du eigentlich jetzt in den Keller? Du weißt doch, wo ich wohne. Ja, und ich folgte ihm und er hat mir dann ein Buch gegeben. Er hat signiert und ich wollte dort gucken gehen, ob ich das auch kaufen kann, das Buch, weil es war ja nur ein Traum, logischerweise. Doch ich war sehr enttäuscht, weil es das Buch gar nicht gab. Es war so beschissen, es hat ein hässliches Cover gehabt. Hallo? Ist da jemand? Wann ist der Piep zu Ende? Piep? Ja, hier ist nicht Piep, hier ist Erdmann Jörg. Ich wollte mal einfach mitquatschen mit Olle Kuttner hier. Weil er immer Themen sucht, was früher besser war und was nicht so gut war. Oder auch umgekehrt. Muss ich noch was sagen? So sieht's aus. Wartet schon. Hoppala, pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Jugend aller Nationen, uns vereint gleicher Sinn, gleicher Mut, wo auch immer wir wohnen, unser Glück auf dem Frieden beruht. In den düsteren Jahren haben wir es erfahren. Arm war das Leben, wir aber geben Hoffnung der müden Welt. Unser Lied die Ländergrenzen überfliegt. Freundschaft siegt, Freundschaft siegt. Über Klüfte, die des Krieges Hader schuf, springt der Ruf, springt der Ruf. Freund, reih dich ein, dass vom Grauen wir die Welt befreien. Unser Lied die Ozeane überfliegt. Freundschaft siegt, Freundschaft siegt. Die ganze Zeit nur hier geblieben. Die anderen kamen und sind wieder fort. Ich habe Briefe hinterher geschrieben. Die anderen schrieben mir kein Wort. Die ganze Zeit im selben Topf. Die vielen Straßen, die nach sonst wo führen, gehen wie ein Gitter durch meinen Kopf. Vergangen waren wir uns einig, was kommen würde, wird uns entzweien. Kinder, damit, die Sendung ist noch nicht ganz zu Ende. Wir könnten jetzt nochmal so eine Art vielleicht Schnelldurchlauf machen. Jeder, der irgendwie noch kann, hätte die Gelegenheit, hier noch ein Wort zu sagen oder einen Satz zu sagen unter dieser Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Na los, letzten Satz. Naja, jetzt ist aber nicht mehr mitquatschen, sondern jetzt ist eine klare Ansage machen, weil die Sendung sich total dem Ende. Ja, hier ist nicht viel, jetzt ist man ja, die einfach mitquatschen mit Kutner hier. So, jetzt ist wer. Kutner? Ja? Ich habe eine Frage. Na los. Du hast doch damals gesagt, wenn sich jetzt Leute für den halbautomatischen Anrufbeantworter melden wollen, für die Ansage. Ja. Dann würden die da anrufen. Ich hab's gemacht, aber das wurde irgendwie nicht genommen. Tja, hat's dem nicht gefallen. Musst du es nochmal versuchen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 Potsdam 731 39 32. So, letzter Satz. Hallo. Ja, ja, das war ein schöner Satz. Hier noch ein letzter Satz. Ja, zu dem einen Gedicht mit den Klingeltönen, der noch, diese Leute wollen über Kunden hören. Gut. Letzter Satz hier. Furchtbar. Genau. Weiter. Liebe ist das Größte, ich liebe dich, Marcel. Super. Wer ist denn Marcel? Hallo? Ja, ich muss nur was sagen, was mir ganz dringend auf dem Herzen liegt. Wir haben vor ein paar Wochen uns mal unterhalten und da habe ich, da hatte ich vorsichtig gesagt, bist du Psychologe oder nur ja. Philosoph? Und dafür wollte ich mich einfach nochmal entschuldigen. Oh, das ist aber reizend. Hallo? Noch ein letzter Satz? Ja, hier. Ja. Ja. Tag, tschüss und schönen Feierabend. Genau. Hier noch was? Die vielen Verkäufer von Klingeltönen meinen, sie würden uns verwöhnen. Und auf einmal ist das Leben teuer. Das finde ich ganz ungeheuer. Na, vielen Dank. Hier noch ein letzter Satz. Gute Nacht, mein lieber Olli. Mensch, jetzt hört auf hier mit eurem privaten Gute Nacht da rein. Gebt der Freundin lieber einen Kuss auf die Stirn. Hallo? Mein letzter Satz. Ich habe was gereimt. Die Sendung ist jetzt aus und ich sag Nazis raus. Ja, oh, sehr PC. Hallo? Hallo? Ja, das Leben ist teuer. Da baue ich Cannabis an im eigenen Gemäuer. Ah. Hallo? Hier, ich. Ja. Für so Onkel Tools. Hallo? Kuttner. Ich bin total schockiert. Was? Da hast du ja wieder was Mutiges gemacht. Hallo? Hallo? Letzter Satz? Bekomme ich noch ein paar Vitalika-Karten? Nee. Hier noch ein letzter Satz? Die fiesen Verkäufer von Klingeltönen. Kommt, lasst uns verpönen. Weiter? Taschen. Taschen. Ich habe ein schickes Lied noch schnell für dich. Na schnell. Kennst du von Todesurteil durch den Monsun? Nee. Ja? Kommt doch jetzt im Fernsehen ständig in letzter Zeit. Ach so, naja, ich kicke kein Fernsehen. Naja, gut. Hör einfach, ein paar Leute kennen das bestimmt, oder ich denke mal eine Menge, ich hab's umgeschrieben. Gut. Meine Freundin. Und zwar auf, ich muss durch den Konsum hinter den Kiff, ans Ende der Zeit, bis das Gras alles ist, gegen die Sucht am Abgrund entlang, und wenn ich nicht mehr kann, denke ich daran, irgendwann buffen wir zusammen. Och, schön. Das ist herrlich, oder? Genau. Hat was. Genau. Gut. Und ich hab hier auch noch ein schönes Lied für dich. Ehrlich, super. Tschüss! Antes nunca estuve así enamorada, no sentí jamás esta sensación. La gente en la calle parece más buena, todos diferentes, gracias al amor, la felicidad. De sentir amor, oh, oh, oh, oh. Voy a hacer cantar, ta, ca, ca, ca, a mi corazón, oh, oh, oh, oh. La felicidad, pa, pa, pa, pa. Me la dio tu amor, oh, oh, oh, oh. Hoy vuelvo a cantar, ca, ca, ca, ca. Gracias al amor, y todo gracias al amor. La felicidad, ca, ca, ca, ca. De sentir amor, oh, oh, oh, oh. Hoy hace cantar, ja, ja, ja, ja, a mi corazón, oh, oh, oh, oh. La felicidad, la felicidad, me la dio tu amor, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, ja, ja, ja, ja, gracias al amor. Antes nunca estuve así enamorada, no sentí jamás esta sensación. La gente en la calle parece más buena, todos diferentes, gracias al amor, la felicidad, ca, ca, ca, ca. De sentir amor, oh, oh, oh, oh. Voy a hacer cantar, ca, ca, ca, ca, a mi corazón, oh, oh, oh, oh. La felicidad, so, Kinder, und damit ist die Sache, nein, Sendung, jetzt quasi nicht die Nacht, jetzt geht's gerade weiter mit dem Nightchat, nicht die Nacht zu Ende, sondern die Sendung zu Ende. Wir hören uns nächste Woche wieder und sehen uns vielleicht am Donnerstag in der Volksbühne zum Videoschnitzeln oder am Freitag im Franz Club zu Beatelica. Ich wollte jetzt mal Tschüss sagen. Tschüss, bis nächste Woche. Eingezogen, fremd sie. Vorübergehen, ans Tor dir gute Nacht.